Kommunistenkneipe, Kulturstammtisch, Roter Rap mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, willkommen zu einer neuen Folge im Kulturstammtisch in der Kommunistenkneipe. Heute spreche ich mit einem Künstler, der sich der revolutionären Kulturarbeit verschrieben hat. Er ist Rapper und seine Musik ist Ausdruck von Klassenstandpunkt, Bewusstsein und Agitation. Herzlich willkommen, Tom, alias Vision. Schön, dass du da bist. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und heute mit dir in der Kneipe ein bisschen über alles zu sprechen. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's schon ziemlich gut, würde ich sagen. Ich habe ehrlicherweise nicht so gut geschlafen, was aber einfach daher rührt, dass ich heute Nacht war es ziemlich schwül hier und dann habe ich noch ein paar Beats durchgehört und habe angefangen, noch mal ein bisschen was zu schreiben. Und wenn da einmal so ein Flow entsteht, dann willst du es immer fertig machen. Und dann war es irgendwann 3, 4 Uhr und ich dachte schon, oh Kacke. Und dann habe ich mich heute Morgen auch dementsprechend gefühlt. Aber der Kaffee tut sein Übriges und passt alles. Ja, das haben wir eben schon festgestellt, während ich hier kneipentauglich einen Hefeweizen runterkipp, trinkt der Tom Kaffee. Ja, der ist fleißig und trinkt Kaffee. Also unter 2, 3 Tassen am Tag geht bei mir nichts. Ja, okay, das habe ich auch. Aber die habe ich schon lange drin. Ich bin dafür heute früh aufgestanden. Ich war ich glaube, 7 Uhr schon unterwegs. Aber trotzdem, Prost, mein Lieber. Ja, über was plaudern wir heute so? Wir sprechen über Musik, über Politisierung, Jugendkultur, kratzen ein bisschen an der Kulturindustrie und sprechen über die Frage, wie revolutionäre Kultur heute überhaupt aussieht. Gibt so eine kleine Einstiegsfrage, gerade für die Teile vom Publikum, die vielleicht mit roten Rap erstmal gar nicht so viel anfangen können. Für einige ist das ein sehr gesetzter Begriff. Für andere ist das vielleicht ein moderner Begriff, bei dem gar nicht so klar ist, was damit gemeint ist. Also bevor wir auch über Biografisches und anderes sprechen, Tom, gib doch den Zuhörern mal eine Idee von der Musikrichtung roter Rap. Was ist damit eigentlich gemeint? Welchen Rahmen hat das Ganze? Oder würdest du vielleicht sogar für das, was du machst, eine ganz andere Begrifflichkeit wählen? Nein, prinzipiell nicht. Ich würde es ein bisschen umdrehen. Und zwar anhand von einem konkreten Beispiel. Ich glaube, im Allgemeinen ist das Ziel von Musikschaffenden oder Künstlern, sich möglichst breit aufzustellen und sich ein möglichst breites Gehör zu verschaffen in der ersten Priorität, ne, wenn sie Sachen künstlerisch aussenden möchten. Und ich glaube, dass wir einfach einen ganz, ganz umgekehrten Schritt gehen. Wir gehen eigentlich nicht in die Breite, sondern bewusst eher in eine Beschränkung, in eine Nische rein inhaltlich, was einfach dem zur Folge hat, dass es, glaube ich, gerade jetzt hier in den westlichen Industrienationen einfach so ist, dass du nach dem Ende der Sowjetunion und in Deutschland auch insbesondere nach dem Ende der DDR und der Wiedervereinigung einfach einen starken antikommunistischen, bildungstechnischen und kulturellen Zeitgeist hast. Und vielleicht ist es dann einfach auch ein bisschen eine logische Trotzreaktion, dass man halt sagt, okay, ich kann jetzt in diesen Zeitgeist einklingen oder kann versuchen, bis zu einem gewissen Grad, damit ich mir nicht möglichst viele Steine in den Weg lege, so ein bisschen diese bürgerliche Erwartungshaltung zu erfüllen und trotzdem halt irgendwie linksprogressiv zu sein, ne, was ja auch für viele Künstler vielleicht hier und da ein bisschen spricht, die Musik machen. Ich war mir aber also immer schon dessen bewusst, vielleicht, weil ich auch jemand bin, der bewusst ein bisschen sturer ist und gerne auch Leuten mal auf die Füße tritt und sich da keine Gedanken drum macht, dass es mir eigentlich ziemlich egal ist, was links und rechts davon passiert, sondern ich halt hinter der Sache und hinter den Aussagen zu 100% stehe. Und ich will das halt auch jungen Leuten vermitteln, dass sie zu 100% hinter dem stehen können, was sie glauben. Und deswegen habe ich mich auch bewusst dazu entschieden, sage ich mal, ein bisschen in dieses Nischensegment reinzugehen, wobei dann immer noch die Frage ist, bin ich da reingegangen oder habe ich es vielleicht selber auch ein bisschen mit aufgebaut bis zu einem gewissen Grad? Ich würde sagen, das kann man immer von zwei Seiten betrachten. Ich könnte die Frage, glaube ich, gar nicht für mich richtig klärend beantworten. Ja, aber so kam es dazu und ich würde sagen, vielleicht nochmal für die Zuhörer zusammengefasst, roter Rap ist halt einfach klar, straighter, kommunistischer, sozialistischer Hip-Hop, der halt wahrscheinlich auch bewusst mit der kulturellen Komponente, sei es jetzt visuell oder auch vielleicht textlich teilweise, ein bisschen spielt und halt darüber versucht, Leute zu agitieren und halt eben ein bisschen auch nochmal eine Grenze zu setzen zwischen wirklich kommunistischer Hip-Hop-Musik und linksliberaler Hip-Hop-Musik. Okay, das ist erstmal auf jeden Fall ein guter Rahmen und über viele der Stichworte, die du jetzt schon gegeben hast, werden wir jetzt im laufenden Gespräch auch reden, auch Abgrenzungen auch zu linksliberalen Positionen und auch welche Tradition der rote Rap vielleicht entwachsen ist. Also vielleicht gibt es ja da lange Linien, die wir hier beobachten, vielleicht sind die schon viel älter, als man auf den ersten Blick denkt. Ja, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass hier heute ein ganz bestimmter Name fallen könnte, wenn wir zu dieser Geschichte zurückkommen. Aber da, vielleicht sprechen wir nochmal heute über coole Wampe, aber ich nehme nicht so viel vorweg. Fangen wir erstmal an, den Tom ein bisschen kennenzulernen. Ist ein charmanter Typ, ja. Ich habe viele charmante Gäste schon bei mir in der Kneipe gehabt, aber mit dem Tom macht es echt Spaß. Und er kann uns jetzt erstmal erzählen, hinter dem Künstler gibt es ja immer eine Person. Und erzähl uns doch ganz offen, und Tom, wo kommst du her? Was hat dich so geprägt? Erzähl mal ein bisschen von dir. Okay, das ist jetzt eine sehr allgemein gestellte Frage. Ja, das ist ganz breit gegriffen. Deswegen will ich dann den Zuhörern schon mal sagen, dass sie bitte nicht sauer auf mich sein sollen, wenn ich jetzt hier ein bisschen links und rechts ein bisschen ausschweifen sollte in der Ausformulierung. Ich bin geboren am 21. April 1995 in Dieburg, das ist bei Darmstadt, und dementsprechend wisst ihr jetzt auch, wo ich aufgewachsen bin und herkomme, und zwar im schönen Südhessen, direkt vor den Toren Darmstadts. Da habe ich meine meiste Zeit verbracht. Ich komme aus Mischlingsfamilie, hört sich ein bisschen komisch an, aber Hälfte Akademiker, Hälfte Arbeiterfamilie. Mütterlicherseits kommt der Großteil meiner Familie aus Ostdeutschland, aus den Gebieten der ehemaligen DDR, und väterlicherseits waren wir schon immer dort, sage ich mal, angesiedelt in der Region, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg damals. Und ja, meine ersten Kindheitserinnerungen waren, dass wir über einem Netto-Markendiscount damals noch gewohnt haben, in einer ganz normalen 3-4-Zimmer-Wohnung, würde ich schätzen, mit einem kleinen Balkon. Ich hatte eine ältere Halbschwester, die meine Mutter aus der ersten Ehe reingebracht hat. Wir haben uns damals, wie das oft so ist bei Geschwistern, nicht besonders gut verstanden. Kann mich da an eine Geschichte erinnern, die wirklich passiert ist. Das war irgendwie, es war Winter und meine Eltern waren irgendwie nicht da und ich müsste so 5-6 Jahre alt gewesen sein. Meine Schwester hat mich wirklich gehasst. Weil es war so, sie war so das Einzelkind und dann bin ich in die Familie gekommen und habe so den ganzen Spot irgendwie nach ihrer Wahrnehmung auf mich genommen. Und da hat sie mich mal gezwungen, mir meine Klamotten im Winter auszuziehen und hat mich bei Minusgraden auf dem Balkon gesperrt, als meine Eltern nicht da waren. Das war zum Beispiel so eine Geschichte. Wir haben uns dann aber, als wir älter wurden, immer besser miteinander verstanden. Ich nehme an, weil uns halt eine Sache halt ganz stark geeint hat, und zwar die psychische Erkrankung unserer Mutter. Meine Mutter hatte schon in der ersten Ehe einen Partner, der Alkoholiker war und wo es Probleme gab. Und dann hat sie meinen Vater kennengelernt, der beruflich relativ viel unterwegs war. Das heißt, wir waren eigentlich unter der Woche und oft auch früher an den Wochenenden fast durchgängig alleine mit unserer Mutter. Und unsere Mutter hat halt sehr viel getrunken, hatte zwischendurch auch eine Krebserkrankung, als ich noch relativ jung war, und hatte dabei, war sie schwanger. Das heißt, ich hätte eigentlich noch einen Bruder bekommen sollen, der musste aber durch die Chemotherapie dann, durfte nicht leben sozusagen. Und das hat meine Mutter alles sehr, sehr aus der Bahn geworfen damals. Und für uns war es halt einfach Alltag, dass wir morgens aufgestanden sind aus der Schule gekommen. Meistens war meine Mutter dann betrunken, wenn ich aus der Schule gekommen bin, oder hat auf der Couch schon angefangen, ihren Rausch auszuschlafen. Das hat mich dann oft dazu halt auf den Plan rufen. Und da hatte ich wirklich Glück, dass ich sehr viele gute Freundschaften hatte, viel Sport gemacht habe, viel draußen war, gerade im Sommer. Das heißt, ich konnte mich immer so ein bisschen diesem Szenario zu Hause entziehen als Kind. Und auch meine Großmutter, die für mich so ein bisschen wie eine zweite Mama war, die hat es irgendwie mitbekommen und hat mich früher noch, als wir dann über dem Nettomarkt gewohnt haben, direkt an der Grundschule immer abgeholt und direkt mit zu sich nach Hause genommen, damit ich das Ganze nicht so mitbekomme. Aber wie es halt so ist, als Kind merkst du das nicht richtig, aber als ich dann so 8, 9, 10 Jahre alt war, dann realisierst du halt so ein bisschen mehr, was da gerade abgeht. Und ja, das war auf jeden Fall, ja, was ich könnte jetzt sagen, das war eine harte Zeit, aber das war eigentlich, bis ich ausgezogen bin, mein Leben. Ansonsten kommst du halt dann irgendwann in die Pubertät, ne, und entfernst dich halt ein bisschen von deinem Elternhaus, baust vielleicht auch ein bisschen Kacke. Und hatte dann vielleicht auch ein prägendes Erlebnis mit 14. Da hatte ich damals waren Wasserpfeifen ganz ähnlich. Ich weiß gar nicht, ob Wasserpfeifen heute noch so der Shit sind, ne? Aber damals war Wasserpfeife rauchen auf jeden Fall richtig cool und in Anführungszeichen. Und ja, wir hatten damals. Meinst du Shisha rauchen oder? Ja, Shisha, okay, Shisha ja. Rauchen, okay. Und nee, das war nie cool, sorry. Genau, und wir hatten damals so eine richtig gute Idee, mal so einen Spice-Kopf in der Shisha zu machen und sich den einzuverleiben. Und das hat bei mir nicht so gut funktioniert. Hatte dann, ich glaube, 220 Schläge die Minute in Ruhe und musste dann reanimiert werden, lag im Krankenhaus. Und hatte dann seitdem leider das Problem, dass ich halt sehr stark Probleme mit Panikattacken bekommen habe. Also ich konnte danach auch nicht mehr eine Wasserpfeife rauchen, weil ich direkt gedacht habe, das passiert jetzt wieder. Oder wenn ich beim Sport war und mein Herz hat schneller geschlagen, dachte ich, okay, mein Herz fängt jetzt wieder an, irgendwie Faxen zu machen und dachte, okay, ich sterbe jetzt gleich. Und das hat sich dann ein bisschen so verselbstständigt, hatte dann so mit 15, 16 eine Phase, wo ich auch keinen Sport mehr gemacht habe, viel Kacke gebaut habe. Da war ich dann in Oberramstadt bei einem Jugendtherapeuten. Da wollten mich meine Eltern damals unbedingt hinschicken, weil ich auch so ein bisschen ja, ein paar andere Probleme hatte, Aggressionsprobleme. Leider war es halt auch oft so, dass mein Vater zwar auf einer einen Seite sehr bemüht war, wenn er da war, konstruktiv mit uns irgendwie zu arbeiten oder vielleicht doch mal was für die Schule zu lernen, weil ich das ja unter der Woche alles selber gemacht habe oder nicht gemacht habe in den meisten Fällen, hatte aber auch das Problem oder wir generell, dass wir, mein Vater wollte eigentlich nie wahrhaben, was zu Hause abgeht, also sich immer so ein bisschen davor abschirmen vor der familiären Situation, was natürlich sehr, sehr frustrierend ist, wenn du als Kind siehst, dass zu Hause jeden Tag deine Mutter betrunken ist und du eigentlich ein Traumata nach dem anderen so ein bisschen miterlebst und dann so von deinem Vater gefühlt da im Stich gelassen wirst oder auch von der Familie vielleicht im Generellen. Ja, und dann bin ich halt älter geworden, habe irgendwann auch meine Schule nicht mehr so richtig hingekriegt, weil ich einfach zwischen den Jahren zu wenig gemacht habe. Und dann habe ich, glaube ich, mit 3, 4 oder so die Fachhochschulreife bekommen und bin dann, weil ich damals dann angefangen habe mit Fitness, in die Fitnessbranche rein. Hab ganz normal halt eine duale Ausbildung als Fitnesstrainer, Fitnessökonom nennt man das, glaube ich, heutzutage gemacht, weil ich damals auch nichts Besseres mit mir anzufangen wusste, ehrlich gesagt. Also vielleicht jetzt in der Retrospektive hätte ich bestimmt andere Geschäftszweige gesucht als die Fitnessbranche, aber es ist dann die Fitnessbranche irgendwie geworden. Hab dann zu Hause gewohnt mit meiner Mutter, das Ganze hat sich immer wieder zugespitzt, bin dann zwischendurch auch in die Psychiatrie gekommen, sie ist in Entzug gegangen, aber so richtig klar gekommen bin ich mit der ganzen Situation nicht mehr. Da haben sich auch die Panikattacken verstärkt dann, als ich so 18, 19 rum war und zu Hause sind ja bei uns dann relativ oft mal die Fetzen geflogen, aber dann ging es auch teilweise los, dass ich meinen Hass halt nicht mehr gegen mich selbst gerichtet hat oder gegen alle Umstände, sondern auch vor allem gegen meine Mutter dann leider. Das heißt, da sind dann auch mal Teller oder solche Sachen durch die Gegend geflogen oder an die Wände geschmissen worden. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert jetzt langsam irgendwie nicht mehr so. Und dann war ich tatsächlich rückblickend betrachtet zum Glück in der Psychiatrie und auch eine Weile danach in der Tagesklinik. Das hat mich aus allem ziemlich gut rausgebracht und hat mir so ein bisschen, ich sag mal, Gedankensphären geöffnet, die ich vorher vielleicht als junger Mensch nicht so gesehen hatte. Und ich habe mir dann halt wirklich auch überlegt, ey, wo bist du gerade und wo willst du hin und was musst du halt jetzt alles wirklich, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, eigentlich ändern, damit du dahin kommst oder zumindest erstmal da wegkommst, wo du gerade bist. Und hatte dann zufälligerweise auch das Glück, dass ich relativ zeitnah nach der Tagesklinik und als ich Brutkasten geschrieben habe, meine Partnerin kennengelernt hatte. Das hat mir dann in der Zeit auch sehr viel Halt nochmal zusätzlich gegeben. Und dann kam dann irgendwann ein Jahr später, glaube ich, der Auszug. Und seitdem geht's mir auch auf jeden Fall wesentlich besser. Also ich glaube, seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, habe ich weder großartige Probleme noch mehr mit meinen Panikattacken von früher und sonstigen Geschichten. Also das scheint da ein großer Punkt gewesen zu sein. Und auch das Verhältnis zu meinen Eltern hat sich dann deutlich gebessert, wie es aber tatsächlich, glaube ich, auch bei vielen leider ist, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt. Dann hat die Musiksache so ein bisschen ihren Lauf genommen. Ich war von einem Tag auf den anderen zweifacher Stiefvater mit Anfang 20 und habe mich da so ein bisschen, durchgekämpft, hört sich jetzt vielleicht, würde ich sagen, ist ein bisschen übertrieben, aber man musste sich ja auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen, das ist schon ein harter Kontrast. Bin so ein bisschen meinen Weg gegangen, jetzt bin ich mittlerweile auch schon ein bisschen alt, ne, bin 30 geworden und jetzt sitzen wir hier und machen einen schönen Podcast. Also wir haben gesagt, es soll kurz werden, ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang, aber ich habe gedacht, war super, also du gibst ja wirklich viel von dir preis, du redest ja auch über sehr intime, private, sogar sensible Themen, die teilweise auch gesellschaftlich lieber geschnitten werden. Und du gehst da wirklich sehr offen mit um. Also nicht nur, weiß ich jetzt nicht, im Gespräch mit Freunden oder hier mit mir im Vorgespräch, sondern halt eben auch wirklich, man kann ja sagen, im öffentlichen Raum. Und da gehört schon einiges dazu, wenn man so eine Biografie wie deine so offen damit umgeht. Also es ist auch schon erstaunlich. Und ich denke auch gerade, dass das ein Teil ist, weshalb sich viele deiner Fans sich auch gerne mit dir identifizieren, weil sie so ein genaues Profil von dir haben. Nochmal kurz bei deiner Jugend zurück, bei allem, was du skizziert hast, für die politischen Fragen, weil wir gehen jetzt so ein bisschen vielleicht auch weg von der familiärbiografischen Seite hin zur politischen Biografie, hin zur Politisierung. Und da würde ich nochmal nachfragen, gab es denn in der Hinsicht irgendwelche besonderen Erfahrungen auch aus der Jugend, in der Schule, mit Bullen oder in der Szene, die auch dein heutiges politisches Bewusstsein mitgeformt haben? Eine Jugendkultur, die das Ganze schon mit angestoßen hat? Also definitiv ja, aber ich glaube bei mir relativ unklassisch im Vergleich zu vielen anderen. Bei den meisten ist es ja oft so, wie ich über die Jahre gemerkt habe, dass sie halt entweder ein sehr konservatives oder ganz normal akademisches, kapitalistisches Elternhaus haben und dann das so aus einer Rebellion anfängt, diesen Weltschmerz und das zu kanalisieren oder vielleicht sogar dann vielleicht eher wie bei religiösen Familien eher so ein traditionelles Ding ist, dass die Eltern halt schon Kommunisten waren oder Linke waren und die Kinder dann das auch mitgegeben haben. Also das ist oft so ein Ding. Bei mir war es eigentlich so richtig weder das eine noch das andere. Ich würde sagen, ich hatte schon immer einen relativ Hass über mich selbst zu sagen, aber es ist halt tatsächlich, glaube ich, wirklich so, ich hatte schon immer ein relativ gutes oder hohes Gespür für Gerechtigkeit und für Ausgrenzung. Also das hat damals schon in der Grundschule angefangen, dass wir so 2-3 Jungs bei uns in der Klasse hatten, die ich sag mal, aus schwierigeren Verhältnissen kam und auch in der Schule sehr oft negativ aufgefallen sind, aber ich hatte halt immer ein Gespür dafür, dass das halt keine schlechten Menschen sind und wie das halt oft so ist, hören dann andere immer Kinder immer, ja, spiel nicht so viel mit denen, das ist kein guter Umgang, bla bla bla. Man kennt halt diese Klassiker und ich hatte immer das Bedürfnis, da aber hinzugehen und da Brücken zu bauen, die Leute kennenzulernen, mit denen zu spielen, die zu Hause zu uns auch einzuladen. Ich hatte da keine Scheuklappen. Das war auch bei uns zu Hause sowas, wäre auch nie ein Thema gewesen. Es sind dann viele einzelne Elemente. Ich hatte ja schon eingangs dann erwähnt, dass ich ja von der mütterlichen Seite meine Oma halt aus der DDR kam und viele weitere Verwandte dann halt logischerweise auch. Und meine Oma war zum Beispiel immer ein sehr politischer Mensch. Ich kann mich da halt sehr stark dran erinnern, dass sie öfters bei uns zu Besuch war. Abends Talkshows geguckt hat und ich bin dann im Pyjama oder so mit auf die Couch gegangen und habe halt gesehen, wie meine Oma halt gegen die ganzen Politbonzen gerantet hat und richtig ausgerastet ist und das hat mich immer sehr interessiert. Ich fand das immer spannend und habe dann natürlich auch immer so aktiv den Austausch mit ihr gesucht oder mir die Sachen angeguckt und habe dann relativ früh angefangen, mich für gewisse Themen zu interessieren. Es waren, glaube ich, in erster Linie rassistische Sachen, also alles, was mit Rassismus vor allem zu tun hatte. Und Außenpolitik, Kriege fand ich auch immer sehr spannend. Also das war auch immer so ein Thema, was sehr in mir gearbeitet hat, wenn ich damit konfrontiert wurde, auch schon als ich jünger war. Genau, und dann haben wir natürlich auch viel über die DDR gesprochen, über die negativen Sachen und die positiven Sachen. Also meine Oma war jetzt auch niemand, der dann gesagt hat, ja, die DDR war das Beste, was es jemals gab. Also sie hat auch viele Kritikpunkte an der ganzen Sache gehabt, was bei ihr aber auch ein bisschen damit zusammenhängt. Sie hatte halt einen Bruder, der im Westen war und vor ihr geflohen ist und dadurch hatte sie ist etwas schwerer in der DDR, sagen wir es mal so. Das heißt, sie hat halt einen privat negativen Umstand, aber konnte trotzdem immer sehr gut reflektiert über die sozialen Errungenschaften und die vollen positiven Vorteile sprechen. Ich meine, man muss jetzt gucken, meine Oma hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet, lebt aktuell noch von Grundsicherung und ich weiß, dass mein Vater ihr schon seit etlichen Jahren versucht immer Geld zu geben, damit sie ihr Leben finanzieren kann. Das sind zum Beispiel Dinge, die hätte sie in der DDR so nicht miterlebt. Und das sind natürlich Sachen, über die man spricht und die in einem arbeiten. Und ich finde es halt immer ganz wichtig, sich nicht framen zu lassen, sondern sich einfach mit Inhalten erstmal auseinanderzusetzen und dann für sich so ein bisschen so ein eigenes Verständnis davon zu entwickeln oder so ein eigenes Bild der ganzen Sache. Und ja, und dann bin ich älter geworden. Ich glaube, so mit 16, 17 hat sich das Ganze auch vertieft und bin dann auch hier und da schon auf Demonstrationen gegangen und dann war ich irgendwann mal Schande über mein Haupt bei der Linksjugend. Aber das waren tatsächlich eher lose Sitzungen. Ich war da jetzt kein festes Mitglied. Ich hatte zwar damals mit dem Gedanken gespielt, aber habe dann nach einer relativ kurzen Zeit dort gemerkt, dass das nichts für mich ist. Einfach weil zu viel Identitätspolitik. Ich habe mich in der Organisation und mit den Leuten auch nicht identifizieren können. Und dann ist das Engagement da auch sehr schnell abgeflacht, beziehungsweise war es tatsächlich auch ehrlicherweise nie großartig vorhanden innerhalb der Organisation. Und bin dann halt war dann halt viel auch fußballtechnisch unterwegs, bei Schalke, damals noch Vorwärts Nordkurve, das war das Fanprojekt der Ultras Gelsenkirchen damals, viel beim Eishockey in Frankfurt, auch in der Fanszene teilweise, wo es auch ein paar Linke damals gab. Ich weiß nicht, ob die heute noch am Start sind. Und dann geht man halt so hier und da auf seine Demos und so. Und damals war aber dann so ein Punkt, da war ich dann Richtung 20, wo ich gar nicht so richtig, also viele versuchen ja dann relativ schnell in eine feste Gruppe reinzugehen. Ich hatte dann eigentlich gar nicht so den Aspekt, in eine feste Gruppe reinzugehen, weil für mich war es immer sehr schwer, das zu finden, wo ich jetzt sage, dass ich mich wirklich zu 100% drin. Also ich hatte immer meine Schnittmengen, aber hatte auch nicht so jetzt das Ding, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt genau das, wo ich zu 100% dahinter stehen kann. Ja, bin dann mit, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich nichts Falsches sage, 21 habe ich angefangen, Podcasten aufzunehmen. Da hatte ich dann Kontakte, die ersten Kontakte, glaube ich, ungefähr zur K.O., damals noch mit Leuten oder mit jemandem aus Mannheim. Waren da auch eine lange Zeit im Kontakt, auch nie fest organisiert, sondern einfach regelmäßig im Austausch, teilweise auch miteinander befreundet, bis 2021, ja, bis zu dem Zeitraum, als dann Rotes Tuch und Todfeind rauskam, würde ich sagen. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt kann man es ja relativ kurz machen. Also ich war nie fest organisiert danach nochmal in einer kommunistischen Struktur. Das hat zwei hauptmaßgebliche Gründe. Der erste ist, dass ich aufgrund des Umzugs in einer Region wohne, in der es keine großen politischen Gruppen aktuell gibt. Das heißt, hier Massenarbeit, Stadtteilarbeit etc. zu machen, also Sachen, hinter denen ich stehen kann, jetzt abseits von auf eine Demo gehen und Stress machen, gibt's hier nicht so viel. Und der zweite Grund ist tatsächlich, dass ich in der Zeit einfach auch nicht diese Gruppe gefunden habe, wo ich sage, da kann ich jetzt dahinter stehen oder da sehe ich die strukturelle Ambition, da wirklich was Großes aufzubauen. Für mich hatte vieles immer eine Daseinsberechtigung bis zu einem gewissen Grad. Aber mir hat vor allem, wenn ich dann die Menschen näher kennengelernt habe, die dahinter stehen, wirklich sehr schnell die politische Ernsthaftigkeit bei vielen gefehlt, ne? Und ich bin jetzt auch ehrlich, jetzt, wenn man dann 30 auf die 30 ist und zugeht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du hast dann halt zwei Kinder und so, und dann kann ich mich noch erinnern, dass es Situationen gab, wo Leute sehr verständnislos darauf reagiert haben, wenn man halt gesagt hat, okay, bei uns geht halt dieses Wochenende nichts, weil wir haben niemanden, der auf die Kinder aufpasst, so, und genug Struggle, gerade, dass dann viele Leute sind in dieser Szene, die halt studieren, die keine Kinder haben, die diesen Struggle halt nicht haben, aber die ihn auch nicht nachvollziehen können und dann sagen, ja, also keine Ahnung, geht nicht oder was auch immer. Wo ich mir dann halt denke, so, weiß ich nicht, kannst du ja gerne dann in der Agitation bei normalen Leuten in der Masse mal auf die Art und Weise ausprobieren, wie weit du da kommst. Das hat mich immer sehr gestört. Und da habe ich mich dann auch nie so krass repräsentiert gefühlt. Deswegen fiel es mir immer, wie gesagt, dann schwer, eine feste Orga zu finden. Und bin mittlerweile halt auf dem Trichter, ich bin da gerne offen. Oder ich denke auch mittlerweile oft drüber nach, dass ich es mir vorstellen könnte, nach der Musikzeit wirklich aktiv auch in die Politik zu gehen. Aber aktuell sehe ich noch nicht die Partei für mich so. Und für mich ist aktuell der größte Hebel, den ich habe, ist einfach mein Social-Media-Game, sage ich mal, und die Musik, weil ich mittlerweile schon sehr merke, dass es viele Leute gibt, die das pusht, weil ich zum Beispiel auf dem Festival der Jugend, sehr viele Leute kommen dann, ne, du kriegst das halt über die Online-Bubble nie so richtig mit, erzählen dir, wann sie deine Musik das erste Mal gehört haben, dass sie durch dich in gewisse Organisationen damals eingetreten sind, wie die K.O. zum Beispiel oder andere Geschichten. Also du merkst halt schon, was für einen Impact die ganze Sache haben kann. Und da das halt mittlerweile mein größter Hebel ist, versuche ich den halt auch so gut wie es geht zu nutzen für die Sache und bin in alle Richtungen, was das Weitere angeht, halt offen. Aber es muss halt irgendwie, es muss für mich Sinn machen immer am Ende des Tages auch. Also ich habe jetzt keinen Bock, irgendwo reinzugehen, damit ich sage, ich Hauptsache, ich mache jetzt irgendwas in einer festen Organisation. Also das Ziel muss klar sein, die Umstände müssen professionell sein. So ein, ich sag mal so ein 10 bis 15 Leute Trupp, der so ein bisschen zur Selbstbespaßung da die vor Ort Arbeit macht und ein paar Mal auf eine Demo geht, das ist zwar nett und ich will das auch niemandem absprechen. Für mich selber ist es aber in der aktuellen Gemengelage mit den Pflichten, die ich auch privat habe und erfüllen muss, kein Szenario, in dem ich das Gefühl habe, dass ich mich politisch wirklich entsprechend der Vorstellung, die ich hätte oder der Ambition, die ich hätte, ausleben könnte. Und deswegen muss ich da ganz ehrlich sagen, dass ich halt mittlerweile ganz gut mich fühle, dass ich vor allem die Musik und das Öffentliche, die Öffentlichkeit versuche zu nutzen. Und alles Weitere muss ich dann vielleicht entwickeln in Zukunft, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Also Tom, du hast jetzt schon unheimlich viel abgefrühstückt von dem, was ich mir so an Notizen auf meinem Zettel geschmiert habe. Das ist auch gut so. Also wir haben jetzt, denke ich, inzwischen nicht nur eine Idee davon, was Roter Rap ist, wie deine eigene Biografie sich darlegt, aber auch, wie deine Biografie auch zum Rap geführt hat, dann aber auch zur Politisierung. Vielleicht da nochmal die Frage, zuerst Rap oder zuerst Marx? Zuerst Rap. Zuerst Rap. Dann kam eben die Politisierung, vielleicht teilweise auch, das finde ich eine total charmante Geschichte. Also ich hatte keine Oma aus der DDR, die mich da ein bisschen grundpolitisiert hat. Das ist eigentlich mal eine ganz nette Anekdote, die hört man auch nicht so oft. Im Vorgespräch hatte ich dich mal gefragt, wolltest du also Rap vor Marx, wolltest du einfach Mucke machen, um Mucke zu machen, weil das kulturell ist, weil das Spaß macht? Oder war das von vornherein auch immer schon drauf ausgelegt, nee, die Mucke hat auch einen Inhalt und der spielt auch eine Rolle. War das von Anfang an so oder kam das eine vor dem anderen? Es war, ich glaube auch, und das ist glaube ich auch gut für die gesamte Bewegung, dass zuerst die Mucke kam. Das heißt, meine ganzen schlechten anfänglichen Rap-Versuche, bei denen ich mich vielleicht heulend vergraben möchte, wenn ich die nochmal anhören würde, die sind frei von politischen Inhalten. Das heißt, ich habe mit Wacker Rap-Musik niemals die unsere Bewegung diskreditiert. Nein, aber Spaß beiseite. Also ich habe auf jeden Fall zuerst mit Rap angefangen. Ganz einfache Sache. Meine Schwester hatte damals unten, als wir dann ins Haus von meinem Opa damals, der dann schon tot war, rübergezogen sind, weil meine Oma dort alleine war, hatte sie unten im Keller so ein Zimmer. Und ich erinnere mich noch, damals gab es ja noch Standrechner, Stand-PCs und illegale Download-Seiten waren so das Geilste, was es gab. Da gab es so LimeWire, Bearshare und den ganzen Kram, wo du dir wirklich jeden Scheiß runterladen konntest. Und sie hat halt immer damals Acro Berlin und so einen Scheiß angemacht und hat mir das so vorgespielt. Ich glaube, da war ich 8. Also wirklich Songs, die man vielleicht einem 8-jährigen Kind auch nicht zeigen sollte. Also Gott behüte. Und ich fand aber diese Direktheit, diese Rohheit in der Sprache, dieses Authentische einfach dieses Ungefilterte fand ich einfach immer sehr spannend. Und damals gab es eine Zeit, ich weiß nicht, ob das vielleicht jemand auch kennt, der selber Musik macht, da gab es eine Website, rappers.in hieß die war relativ groß tatsächlich. Ich glaube, die hat mittlerweile sehr an Relevanz eingebüßt. Das war so ein Markt für Textschreiber, Rapper, Produzenten, die teilweise Freebeats hochgeladen haben. Du konntest die dann dort bewerten und runterladen. Und da habe ich halt dann irgendwann angefangen, die ersten Beats einfach runterzuladen und versucht, Texte zu schreiben, was tatsächlich gar nicht so einfach ist und den Takt zu treffen und so. Also das hat wirklich sehr lange gedauert und habe dann damals tatsächlich auch in meinem Kinderzimmer so mit 13, 14 mit so einem richtig schlechten Headset und Audacity hieß, glaube ich, die Software, so erste Demosongs so ohne Stimmbruch aufgenommen. So. Richtig stark. Also ich habe die Songs auch nochmal rumliegen. Also Leute, wenn ihr mich mit 12 oder 13 rappen hören wollt, wo ich noch nicht im Stimmbruch war, richtig scheiße und ihr wollt euch das einfach mal antun, dann könnt ihr mir schreiben. Ich finde bestimmt noch den einen oder anderen Gassenhauer von damals. Hab da ein paar CDs mit vollgebrannt und die irgendwelchen Schulkollegen gezeigt, die mich damals auch hart dafür ausgelacht haben, zu Recht heute mit dem heutigen Abstand, weil das war echt scheiße, aber das war halt, ja, das waren die Anfänge. Ich bin froh, dass das ganze Zeug niemals großartig ins Internet gelangt ist. Es war aber schon damals keine Straßenrap-Musik, sondern viel Persönliches. Ja, das waren so die Anfänge, was Rap-Musik anging. Und das Politische kam dann einfach entsprechend meiner privaten Entwicklung mit dazu. Aber als ich dann mich halt wirklich entschieden hatte, zu sagen, okay, der ganze Aufbau, die Musik, das passt jetzt alles so, dass ich es rausbringen möchte. Da war ich halt schon bis zu einem gewissen Grad so weit politisiert, dass das dann natürlich direkt so die Marschrichtung mit, ne, also Persönliches mit Politischem dann gemischt. Ja. Zu dieser Trennlinie, weil du das gerade eben auch aufgemacht hast, in dieser Zeit, den frühen 2000ern, Agro-Berlin, wo sich die Deutschrap-Szene ja nochmal auch populärer wurde. Zu der Trennlinie kommen wir nachher nochmal, wie sich auch vielleicht der rote Rap davon abgrenzt. Du hast mal in einem, ich glaube, es war ein Junge-Welt-Interview, hast du mal gesagt, du wärst kommunistischer Rapper. Oder nee, die Frage war, bist du kommunistischer Rapper oder rappender Kommunist? Und du hast geantwortet, du seist rappender Kommunist. Chronologisch kam zwar zuerst der Rap vor Marx, inzwischen würdest du dich als rappender Kommunist bezeichnen. Und da hänge ich die Frage mit dran. Fairerweise hatte ich auch nur zwei Antwortmöglichkeiten. Da musste ich mich ja entscheiden. Shoutouts an der Stelle an die junge Welt. Jede Frage gibt ja auch ein bisschen den Antwortrahmen vor, mit dem du dann antworten kannst. Ne? Deswegen, aber ich würde das grundsätzlich, würde ich es nicht abstreiten, auf jeden Fall. Dass du rappender Kommunist bist. Das bringt ja so eine Frage der Agitation oder auch der Propaganda mit sich. Man könnte ja fragen, ist jetzt diese Kultur bzw. der rote Rap für dich ein Mittel zum Zweck revolutionärer Praxis, also als eigenständiger Bestandteil, oder ist das beide einfach nicht voneinander zu trennen? Boah. Nein, also ich mag so Antworten nicht, aber ich muss sie eigentlich geben. Ich müsste jetzt sagen, sowohl als auch. Also auf der privaten Ebene muss man es ja so sagen. Wir sind ja alle Individuen, die unfassbar viele Widersprüche, Elemente der Sozialisation in sich vereinen. Und so ist es natürlich bei mir auch. Und gesetzt im Falle, dass ich Musik mache und sage, okay, ich will das jetzt rausbringen, vereine ich natürlich diese ganzen Fragmente auch in meiner Musik. Und ich glaube, die Leute, die sich wirklich schon tiefergehend da auch mit meiner Diskografie beschäftigt haben, merken halt sehr schnell, da gibt es nicht nur Battle Rap, da gibt es nicht nur ruhige Themensongs, da gibt es politische Songs, da gibt es Songs, die gar nicht politisch sind, sondern nur autobiografisch, alles wild gemischt. Ich habe auch nie diesen einen Style gehabt, dass man jetzt sagt, ich mache Boom-Bap-Rap oder ich mache Lo-Fi oder ich mache Autotune, sondern ich habe sehr viele stilistische Elemente immer schon durcheinander gemischt, weil ich gar keinen Bock hatte, auch als Künstler irgendwie dann mich da auf irgendwas festzulegen. Und diese ganzen Ergebnisse führen dann halt, oder diese ganzen Einzelergebnisse führen am Ende zu einem Gesamtergebnis. Und dieses Gesamtergebnis der Welt zu erklären, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil am Ende des Tages kann ich zwar sagen und bestimmen, was ich sende, aber ich kann nicht immer zu 100% bestimmen, wie es empfangen wird. Ne? Sonst wäre ich... Das wäre schon ziemlich krass, wenn ich das könnte. Dass, wenn mir jemand die Gabe verleihen möchte, dann darf er es gerne tun. Ich glaube, da kann man nicht so falsch machen. Nee, aber das ist halt so ein bisschen das Ding bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, dass du dann automatisch, wenn du dein Gesicht oder deine Überzeugung oder auch deine Inhalte halt für eine gewisse Bewegung oder ein gewisses Movement dann hergibst, bist du halt automatisch für Leute zu einer Projektionsfläche oder zu einem Thema. Und die Leute benutzen dann ja auch bewusst, keine Ahnung, Musik von mir in Beiträgen, die sie erstellen oder was auch immer, oder hören das auf einer Demonstration. Und ich glaube aber, die Bedeutung des Ganzen schafft in erster Linie nicht ich allein. Ich setze vielleicht einen Impuls, aber ich glaube, die Bedeutung der Musik kommt mehr durch die Hörerschaft tatsächlich als durch den Künstler. Mhm. Solidarische Unterstützung. Wir unterstützen die Initiative für ein linkes Zentrum in Bonn. Ein Raum für die internationalistische und klassenkämpferische Linke. Mach mit für ein linkes Zentrum in Bonn. Gerade im Aufbau brauchen die Genossinnen und Genossen jede Hilfe, die sie kriegen können. Schaut mal rein. Die wichtigsten Infos findet ihr in der heutigen Folgenbeschreibung. Und jetzt wieder zurück ins Interview mit Vision. Weil du eben noch mal gesagt hast, die Rahmenbedingungen kannst du weitestgehend selbst bestimmen. Ja. Und das brauchen wir gar nicht zu sehr zu vertiefen, aber trotzdem bin ich über die Frage gestolpert, da Rap im Allgemeinen ja schon lange ein Teil der Kulturindustrie ist und du bewegst dich ja an diesen Plattformen. Also unterm Strich sind auch diese Rahmenbedingungen kapitalistischen, einer kapitalistischen Logik unterworfen. Also du hast ein Label, das Label muss auch in der Marktkonkurrenz irgendwie bestehen. Du hast Auftritte und die Veranstaltungsorte sind ganz selten mal nicht monetär ausgerichtet. Es gibt Booking, es gibt Werbung, Tonstudios, den ganzen Kram. Und einen gewissen Widerspruch könnte man ja hier erahnen, wenn klassenbewusster Künstler auf der einen Seite mit diesen Elementen der Kulturindustrie verbunden ist und dabei dann erkennen könnte, dass auf einer gewissen Ebene die eigene Kunst zur Ware wird. Also deine Ware, also deine Kunst kriegt einen Warencharakter. Und spielt das für dich irgendwie eine Rolle im Alltag? Oder würdest du sagen, naja, bei der Größenordnung oder bei dem Label, wo ich bin, da fällt das gar nicht so ins Gewicht? Ich denke, die Frage ist ja immer, was hat man persönlich für ein Ziel und was sind Mittel, um dieses Ziel zu erreichen? Und natürlich kann man sich jetzt hinstellen und sagen, Kapitalismus ist böse und ich ziehe jetzt zu Hause aus, baue mir eine Lehmhütte im Wald, mache da irgendwie so ein kleines alternatives Tonstudio rein mit Joghurtbecher und finde irgendeinen, der auch Bock hat, da ein Wochenende mit mir Zeit zu verbringen, mich aufzunehmen, dafür kein Geld zu verdienen. Ich suche mir Produzenten, die natürlich auch kein Geld verdienen wollen mit der Arbeit, die sie machen. Das kann man natürlich durchspielen, das Szenario, und dann kann man am Ende gucken, wie viele Leute wird man damit erreichen. Kleiner Spoiler, es werden nicht viele sein. Und deswegen gilt es für Hip-Hop, wie alle anderen Sachen auch, du bist der kapitalistischen Verwertungslogik unterworfen, das stimmt. Aber gerade weil wir das ja als Kommunisten verstehen und einschätzen können, können wir ja auch sehr gut strategisch damit arbeiten. Ich würde sogar behaupten, dass Kapitalisten denken, dass sie den Kapitalismus besser verstehen als Sozialisten, aber meiner Meinung nach ist es eher umgekehrt. Eigentlich verstehen wir den Kapitalismus oft viel besser, als Kapitalisten ihn selber verstehen. Und das ermöglicht uns ja gewisse Dienstleistungen wie Spotify, wie Social Media einfach zu nutzen. Und ich glaube, genau solche Einstellungen oder solche Einwände sind der Grund dafür, warum linke politische Influencer, linke politische Inhalte nicht sehr sichtbar sind aktuell und uns die Rechten da den Rang ablaufen, weil Rechte viel eher verstanden haben, wie man den aktuellen Zeitgeist benutzen muss, um gewisse Ziele zu erreichen. Und weil wir viel zu früh schon anfangen, solche Fragen zu stellen und uns daran aufreiben, obwohl wir gar keine anderen Möglichkeiten logisch betrachtet haben, um einen gewissen Impact zu erzeugen, bremsen wir unser Potenzial immer wieder selbst ein. Egal, ob es jetzt um meine Musik geht oder ob es um die Darstellung von politischen Inhalten auf Social Media, von Bloggern etc. geht. Das ist, da sind wir sehr, sehr weit marketingtechnisch und also von der generellen Machart und Ausführung her sind wir da sehr weit hinter dem politischen Standard, würde ich sagen, in der Gesellschaft. Und die Frage ist ja, zu was führt uns das? Und ich glaube, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht man, dass Kommunismus trotzdem in der Breite der Gesellschaft auf Social Media einfach noch fernab unserer Ambitionen ein großes Imageproblem hat, dass gewisse Claims ein Imageproblem haben. Und wenn man nicht bereit ist, dahin zu gehen, wo es weh tut und da rein zu investieren, wo halt dann wirklich in der Gesellschaft die Debatte auch geführt wird, mit seinen Inhalten dahin zu kommen, da muss man einfach gewisse Steigbügelhalter, sage ich sie jetzt mal, nutzen, weil nur durch Luft und Liebe und im Normalfall sollte man das so machen. Das sind natürlich Gedanken oder Szenarien, die spielt man in seinem Kopf auch selber mal hier und da durch, aber da wird man halt nicht weit kommen mit am Ende des Tages, ne? Und deswegen, um das zu beantworten, es ist auf den ersten Blick ein Widerspruch, aber es ist eine taktische Notwendigkeit einfach dahinter, um einen gewissen Impact zu erzeugen. Und wir leben im Kapitalismus, alles ist der kapitalistischen Verwertungslogik unterworfen. Dementsprechend logischerweise auch die Musik. Und es gibt ja den schönen Spruch, dass die Kapitalisten uns selbst noch den Strick verkaufen, mit dem wir sie aufknöpfen werden. Und ich glaube, genau metaphorisch gesehen kann man das halt auch in die Kerbe schlagen, ne? Also die Kapitalisten, also ich habe eine Zeile auf dem Song, der ist unveröffentlicht. Und da rappe ich auch, Spotify, dank Kapital, ich brauche kein Megafon. Und genau das ist es halt, bisschen am Ende des Tages. Ich verstehe schon, was die Leute da für einen Schmerz in der Theorie mit haben. Aber man muss halt auch bei manchen Sachen mal von der Utopie oder von der Wunschvorstellung auch ein bisschen in den Realismus zurückkehren und gucken, was habe ich für Möglichkeiten im Hier und Jetzt, ohne in zu vielen theoretischen Wenn- und Hätte-Szenarien zu denken. Und dann ist es halt einfach so, dass man gewisse Kompromisse auch als Künstler logischerweise im Jahr 2025 eingehen muss, um gewisse Möglichkeiten in der Veröffentlichung seiner Musik zu haben. Aber die führen ja am Ende zu einem guten Ergebnis hier und da. Und das wäre nicht möglich, wenn ich das nicht auf diese Art und Weise machen würde. So. Ja? Die Frage habe ich ganz bewusst auch aus dieser Intention herausgestellt, nämlich damit habe ich dich so ein bisschen provoziert, die Antwort auch in etwa so zu liefern. Es geht mir nämlich genau um diesen Punkt, wir leben im Kapitalismus und es bringt überhaupt nichts so zu tun, als wäre er nicht da. Diese konsumkritische Haltung, ob die jetzt in der Ernährung stattfindet oder in der Form der Kunst, die man sich antut. Man lebt im Kapitalismus und da braucht man nicht im Kartoffelsack rumlaufen, weil man die Befürchtung hätte, ansonsten ein T-Shirt zu tragen, das natürlich einen Warencharakter hat. Da kommt man nicht raus aus der Nummer. Und man braucht hier nicht so tun, als wäre das ein voll entwickelter Kommunismus, der ja nicht ist. Und deswegen sollte man, glaube ich, diese Konsumkritik auch hierbei mit berücksichtigen und entsprechend kritisieren. Und ich glaube, du hast das sehr gut beantwortet, dass wir das auch aus diesen Gründen uns dieser Instrumente, die der Kapitalismus uns da auch zur Verfügung stellt, all dieser Instrumente dann immer bemächtigen müssen, sie nutzen müssen, ob das Social Media ist, ob das ihre KI ist oder was auch immer und da keine falschen Entscheidungen treffen. Wie ist Tom? Hast du mal Lust, in einen Song von dir reinzuhören? Mal so einen ersten Einspieler. Kommt drauf an, welcher. Das verrate ich dir nicht. Warte, du kannst ja dann danach sagen, ob du ihn erkannt hast. Was Politik, das sind Business-Moves. Demokratie, nein, Ethik, Betrug. Digi, Kopf immer tschau und ich fick die Wut. Digi, 100% ist nicht genug. Mach nicht die Fehler des Vaters zu machen. Staatsschutz im Nacken und Panikattacken. Suchen den Reichtum, verraten die Schwachen. Man müde und träger, apathisches Lachen. Ja, Dicker, wir sind alle Teil dieser Maschine. Und ein friedlicher Protest ist keine Scheißinitiative. Außerdem wurden die Besiege gerichtet von der Obrigkeit. Verraten von der Politik, verfolgt die durch die Polizei. Meinungsfreiheit gibt's hier nur in eine Richtung, glaub mir das. Viel zu viele sind schon mit einer Hausdurchsuchung aufgewacht. Ja, Dicker, wir sind alle Teil dieser Maschine. Da hast du es nochmal eigentlich auf den Punkt gebracht, um die Frage von eben. Hoch die Solidarität, das war der erste Song, den ich von dir gehört habe. Ich war mit ein paar Genossen auf einer Reise in China gewesen und wir haben abends in einem schönen Örtchen gesessen und der macht irgendwie sein Handy auf und lässt Rap laufen. Und ich dachte, naja, okay, klingt ja gar nicht so schlecht. Und der erste Song, der fing halt, deswegen habe ich erstmal gesagt, gar nicht so schlecht, das Intro von dem Lied ist das Solidaritätslied oder ein Auszug aus dem Solidaritätslied, das Ernst Busch damals geschrieben hat, 31 für den Film Coole Wampe. Und da dachte ich, okay, wenn darauf Bezug genommen wird, dann höre ich mir das mal an. Und so bin ich überhaupt erst zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit deiner Musik. Und dann habe ich mal genauer hingesehen und habe festgestellt, da sind wirklich sehr, sehr interessante Lines drin. Du beschreibst eigentlich eine Klassenlage oder zumindest eine Schichtlage, auch in diesem kleinen Auszug, den wir gerade gehört haben, eine gewisse Aussichtslosigkeit, du beschreibst Repression, du beschreibst, dass das Milieu, das du hier beschreibst, politisch nicht partizipieren kann, dass der Staat und auch die von ihm ausgehenden Instrumente sehr feindselig sind. Das alles zusammen mit diesem Teil der Anlehnung an die Solidarität, also ein Appell, sich diesem Gegner zusammenzustellen, diese Kollektiventwicklung, das hat mir damals sehr gut gefallen und deswegen habe ich mir dann auch weitere Songs angehört. Aber vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was dazu. Hoch die Solidarität, was bedeutet der Song für dich? Die Songs im Einzelnen bei mir, was die Bedeutung angeht, hängen nicht nur immer so ein bisschen vom Thema ab, sondern auch ich sag mal, unter den Umständen, unter denen sie entstanden sind, weil das für mich auch so eine assoziative Zeitreise dann immer wieder auch jetzt zum Beispiel ist. Ich meine, Propaganda, das Album habe ich 2020 in Hamburg damals noch aufgenommen bei Björn und Chaos Kompressor Club. Ich liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. War mit einem Kollegen von mir aus dem Harz dort ein ganzes Wochenende. Und das war damals die Zeit, in dem ein Genosse von uns, Findus, er hatte mir damals eine WhatsApp geschickt, dass die Sache jetzt bei ihm durch ist und er erstmal halt einsitzen muss. Und das war so ein bisschen die Initialzündung einfach damals für den Song, weil wir da noch einen engeren Kontakt hatten. Der ist jetzt mittlerweile leider ein bisschen auseinandergedriftet, aber ein sehr, sehr, sehr netter junger Kollege. Ich mag ihn sehr und hoffe, dass es ihm gut geht. Wir haben auch letztens mal kurz miteinander geschrieben. Auf jeden Fall war das so ein bisschen die Initialzündung, das Thema halt so aufzumachen, auch generell einfach, weil ich glaube, es auch so ein immer weiter währendes linkes Thema ist, wann solidarisiert man sich miteinander und wann nicht. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als der Jugendwiderstand massiven Repressalien unterlegen war, gab es ja auch viele linke Gruppierungen oder sogar rote Gruppen, die sich partout nicht solidarisieren wollten mit dem Jugendwiderstand in dieser einen Frage. Und ich denke mir halt am Ende des Tages, wenn sich dann schon bei solchen Sachen, unabhängig von einzelner Differenzen, Widersprüche auftun oder man sich nicht miteinander solidarisieren kann, um den gemeinsamen Feind in einer gewissen Stärke gegenüberzustehen, auch bewusst. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert am Ende des Tages, würde ich sagen. Und ich habe heutzutage das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist, aber aus dieser Empfindung heraus habe ich damals halt den Song geschrieben und ich wollte halt auch unbedingt, dass Ernst Busch, weil wir damals eine Zeit hatten, wo wir echt extrem viele Arbeiterlieder gehört haben, also auch die, ich glaube auf Spotify kann ich jedem empfehlen, der das ganz geil findet. Hannes Wader singt Arbeiterlieder, das lief bei mir wirklich rauf und runter und bei meiner Partnerin eine Zeit lang. Also da der Kleine konnte auch teilweise dann Sachen auswendig und so und hat das mies gefeiert, im Auto immer und so das Einheitsfrontlied und auch das Solidaritätslied waren so Lieder, die er besonders mochte und deswegen wollte ich dann auch, dass bald es auch zum Thema gepasst hat und es dann irgendwie so ein roter Faden ist und es ist halt auch so ein, was die Leute gar nicht begreifen, es schließt sich einfach auch in dieser Geschichte ein kultureller Kreislauf von Vergangenheit zur Gegenwart, in dem du halt einfach das damals mit dem heute halt vereinst und sagst, es ist ein anderes Wording, auch die Sprache im Hip-Hop-Kontext ist ja eine modernere zum Beispiel, wie jetzt in diesen traditionalistischen Arbeiterliedern, aber es ist halt gerade deswegen, es ist halt eine Fusion von beiden und das fand ich halt spannend und deswegen wollte ich auch unbedingt, dass das Lied, sage ich mal, als Auszug dort drin vorkommt, als Intro. Zum Thema lange Linien der Arbeiterkultur. Das war ja in Deutschland gar nicht mal so verachtenswert, also ganz im Gegenteil. Die Arbeiterkultur, die deutsche Arbeiterkultur war ja mal eine echte Kraft. Vom Arbeitersport oder Arbeiterturnverein, Rotsport, Arbeitergesangsvereine. Es gab große Agitprop-Gruppen. Ich heb im Kulturstammtisch gerne mal die Agitprop-Gruppe aus den 20ern hervor, Rote Raketen. Die waren stark verbandelt mit dem Rotfront-Kämpferbund und haben so Straßentheater gespielt. Etwas, was ich mir heute viel mehr wünschen würde, dass sowas noch stattfindet bei den in der politischen Praxis, gibt's leider nicht mehr so viel. Ich votiere da ständig für. Und natürlich das Arbeiterlied. Hannes Wader hat ein Best-of-Album damals mal rausgebracht. Das war eine Aufnahme von der SDJ-Konferenz. Und da hat Hannes Wader gespielt und deswegen hört man dann auch ständig das Publikum noch mit rein. Ja, ja. Rotfront der Internationalen. Das waren alles junge Genossen von der SDJ. Naja, und mit Kai Degenhardt, dem Sohn von Franz Josef Degenhardt, mit dem habe ich im Kulturstammtisch mal über die Geschichte des deutschen Arbeiterliedes gesprochen und die historische Entwicklung der Arbeitermusikkultur nachgezeichnet. Das war echt ein cooles Gespräch. Also wer sich dafür ein bisschen interessiert, dem kann ich diese Folge nochmal nahelegen. Die ging allerdings 3 Stunden, weil wir uns da ständig in allen Ecken verfranst haben und gar nicht ausgekommen sind. Ja, das ist einfach so facettenreich und Kai hat dazu auch einfach echt ein tolles Buch rausgegeben im Papirossa Verlag. Ist auch sehr lesenswert. Gut, jetzt komme ich zu dem Punkt, wie essentiell, Tom, hältst du diesen kulturellen Kit, den ich jetzt, ja, damals hat er eine große Rolle gespielt, also auch für die Arbeiterbewegung an sich. Da war dieses kulturelle Rückgrat einfach wichtig. Ich würde sogar so weit gehen, dass das so wichtig ist, dass ohne dieses kulturelle Rückgrat sich eine politische Bewegung gar keine Illusion machen muss, jemals eine klassenkämpferische Arbeiterbewegung zu werden. Ja, wie siehst du das? Greife ich da ein bisschen zu hoch? Messe ich der Rolle der Kultur da zu viel bei für revolutionäre Praxis? Oder würdest du auch sagen, kein Klassenkampf ohne roten Rap heute? Also ich würde sagen, Kultur hat natürlich viele andere Ebenen, die sie damals nicht gespielt hat, ne? Aber wenn wir wirklich so weit gehen und sagen, alles, was halt auch im digitalen Bereich und in den Unterhaltungsmedien generell an politischem Diskurs entsteht, dazugehört, dann würde ich sagen, definitiv ja. Ja, die Kunst ersetzt ja keine Bildungsarbeit, aber sie kann immer so gezielte Impulse setzen und ich finde, das kann man bei dir in den Lyrics auch wirklich gut rausarbeiten. Sie verdichtet Erfahrungen, ist ja wie eine teilweise empirische Beschreibung von der Lage, unter was für Bedingungen leben die Leute, was für Sorgen haben sie, welche Perspektiven sind da, beziehungsweise welche Perspektiven sind auch eben nicht da. All das ist ja so eine deskriptive Weise, auch eine Klassenlage zu beschreiben, aber eben nie so weit, dass man jetzt sagen könnte, okay, wenn ich nur genug Ernst Busch höre, kann ich mir das Kapital sparen. Ne? Also da brauche ich mich dann nicht mehr mit der komplex verschränkten politischen Ökonomie befassen, weil ich habe meine zwei Alben Vision gehört und damit ist dem dann Genüge getan. Ja, also so weit geht's nicht. Nee. Aber es kann halt eben auch ein Stück weit identitätsstiftend sein. Ja. Und ich meine das überhaupt nicht im negativen, also im identitätspolitischen Sinne, wo dann eine Reduktion auf die Identitätsebene stattfindet, sondern ich meine das in einem sehr positiven Sinne. Identitätsstiftend dahingehend, dass die arbeitende Klasse sich auch mit ihrer Arbeiteridentität identifiziert. Ja, das ist ja einer der Angriffe der herrschenden Klasse, die ihnen mit Bravour gelungen ist, dass eben sowas wie Arbeitersportvereine, dass sowas wie Arbeitergesangsvereine und so weiter, dass das weitestgehend aus dem Kultur rausgebrochen ist. Es gibt nicht mehr die Arbeiterfußballvereine und sowas. Also was ist rausgebrochen, auch auf der kulturellen Ebene. Da könnte man jetzt viel über Gramscis kulturelle Hegemonie sprechen, wie das auch in die Sprache eingesickert ist. Aber dieser Klassenzusammenhang, der wurde ja unsichtbar gemacht. Ja. Und du versuchst ja wieder ein bisschen hier eine Renaissance, nicht du alleine, sondern vielleicht der rote Rap an sich, auch identitätsstiftend dazu beizutragen, dass sich eine Arbeiterklasse auch wieder als solche begreifen kann. Würdest du sagen, das ist eine zentrale Aufgabe deiner Kunst? Ja, also definitiv. Ich denke gerade auf der Agitationsebene, auf der identitätsstiftenden Ebene oder auch was das Thema halt einfach Sichtbarkeit angeht. Ich meine, wir leben ja in einer Welt, wo viele Leute spätestens ab ihrem Berufsleben hast du meistens, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es zumindest so, deine zeitlichen Ressourcen werden begrenzter und deine sozialen Kontakte dementsprechend werden mehr ausgefiltert. Du verlierst wahrscheinlich zu vielen Jugendfreunden irgendwann im Laufe des Lebens den engeren Draht, den man aus seiner Jugend hatte. Und am Ende bleiben halt vielleicht, wenn du Glück hast, noch eine Handvoll guter Freunde übrig. Ansonsten beschränkt sich das Leben halt auf Lohnarbeit, Familie oder halt wie bei mir dann auch noch vielleicht auf die Musik und diesen politischen Kontext. Und ich glaube gerade durch Social Media noch, wo wir eh entsozialisiert werden, bewusst, um mehr Zeit auf diesen Plattformen zu verbringen und gerade junge Menschen sehr anfällig dafür sind, ist es halt sehr wichtig, dass du sehr früh ein Zugehörigkeitsgefühl hast und vielleicht, dass du irgendwann auch so weit kommst, davon sind wir natürlich noch ein bisschen entfernt, dass wenn jemand vielleicht jetzt roten Rap oder kommunistischen Hip-Hop hört, gar nicht mehr in diesem Zwiespalt ist, den du halt heutzutage hast. Du bist dann in der Nische unterwegs, sondern stellt sich für dich die Frage als junger Mensch, ist das jetzt eine Rebellion oder ist das ein Aufbegehren etc. pp., sondern wo wir dann wirklich wieder über einen reinen Inhalt oder ja, doch wirklich einen reinen Inhalt, ein reines kulturelles, politisches Ding sprechen können. Dazu fehlt es noch ein bisschen in der Akzeptanz, aber deswegen ist es ja so wichtig, dass es diese Inhalte auch gibt, ne? Und ich glaube, da sind aber auch linke Gruppen in der Verantwortung, Hip-Hop generell eigentlich als linkskultureller, schon linkskulturell einzuordnende Musikrichtung vom Prinzip her und auch die Hip-Hop-Medien, da solchen Leuten auch den nötigen Spot zu geben. Das passiert in vielen Bereichen leider noch nicht so, wie es sein sollte, meiner Meinung nach. Das ist aber auf jeden Fall eine der Hauptaufgaben, definitiv. Ja, das wäre jetzt noch meine nächste Frage gewesen zum Zustand der Gegenkultur. Da hatte ich viel mit Susan Wittstall drüber gesprochen. Wie sieht eine Gegenkultur aus oder wie müsste sie aussehen? Wie würdest du die vielleicht noch mit einem Wort beschreiben? Also würdest du sagen, im Moment, ja, Gegenkultur, da entwickelt sich was, da ist was im Aufbau? Oder würdest du sagen, eigentlich alles im Arsch? Naja, ich würde sagen, die Gegenkultur ist genauso identitätspolitisch verseucht wie die politische Debatte in der Regel. Und genau das merkst du halt auch in der Gegenkultur. Also es gibt keine systematischen Zusammenhänge im allermeisten, sondern es geht meistens tatsächlich wirklich um sehr voneinander separierte, getrennte Probleme, die als einzelne Kollateralschäden des Kapitalismus irgendwie begriffen werden, für die sich dann Leute stark machen und die werden dann auch, solange das irgendwie Klicks bringt oder eine gewisse Erreichbarkeit hervorruft, auch sehr stark totgeritten. Aber so in der Breite, was die Gesellschaftsanalyse angeht, gibt's halt einfach nicht viel. Und ich finde, also zum Beispiel gibt's ja jetzt gerade das Phänomen, ich sag mal, Ikimel ist ja da so ein ganz gutes Beispiel dafür, die bestimmt. Also ich kann rational nachvollziehen, was junge Mädels, vielleicht auch Jungs, wer auch immer, an ihrer Musik findet und warum das so ein Tabubruch ist, der gut ankommt bei den Leuten. Es gibt ja gerade auch in diesem Bereich dann zum Beispiel, wenn wir das Beispiel jetzt mal aufmachen wollen, immer so zwei Pole. Du hast den einen Pol, der sagt, okay, wenn Frauen sexualisiert werden, objektisiert werden, dann hat das zwangsläufig, ist es logischerweise eine Reproduktion von patriarchalen Verhältnissen. Dann gibt es aber meistens oft einen Gegenpol, aber dieser Gegenpol geht dann halt eigentlich immer nur darauf ein, zu sagen, okay, wenn ich eine Schlampe bin, dann nenne ich mich halt Schlampe und sage, ich bin stolz drauf. Und die Frage ist halt wirklich, ist eine bewusste Sexualisierung, zum Beispiel jetzt über die Musik von Ikimel, der Frau oder der Künstlerin an sich, kann das halt wirklich feministisch sein in einer Mehrheitsgesellschaft, die immer noch patriarchal ist? Weil, ich sage es jetzt mal so krass, wie ich das empfinde, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ziemlich viele Typen oder Männer gibt, patriarchal veranlagte Männer, wie auch immer man die nennen mag, die halt eben nicht solchen Content sehen und sich denken, boah, da spricht eine empowernde Frau mit einem Klassenbewusstsein und ich respektiere das jetzt auf einmal völlig, sondern die denken sich vielleicht halt, boah, geil, die nennt sich selber Schlampe und lässt sich hier ablichten mit Nacktpo. Da, ich weiß nicht, habt ihr Werbung in eurem Podcast oder Werbepartner? Okay, dann kann ich sagen. Frei raus. Da wichse ich mir jetzt einen drauf. Ja, ja. So funktioniert ja die Welt. Und die Frage ist halt, wenn du den Leuten, die du sowieso nicht erreichen kannst, weil die auf einer ganz anderen Seite stehen, genau das gibst, was sie von dir erwarten, egal ob du es selber für dich anders framest, dann hast du zwar den Schaden für dich, vielleicht den psychologischen, weil du so eine Blase, so eine kleine Kuppel aufgebaut hast, den hast du abgewendet, aber das Gesellschaften auf Auseinanderdriften und die Verhärtung der Fronten wird eigentlich immer größer, weil du hast dann vielleicht zwar viele junge Mädels, die das cool finden und dann genauso sein wollen wie du, aber das ist kein Fundament für eine gesellschaftliche Analyse der Problematiken oder für eine Kritik. Fairerweise muss man jetzt auch am Beispiel Ikimel sagen, das will sie wahrscheinlich auch gar nicht sein, ne? Das wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt, aber ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, wo wir uns gerade sehr viel reinbewegen. Da können wir jetzt wahrscheinlich auch noch viele andere Beispiele nennen. Und so wirklich das gesellschaftliche Bewusstsein für die Notwendigkeit, da mehr in die Tiefe zu gehen oder sich auch mal unbeliebt zu machen oder zu sagen, ey, dann hat's halt vielleicht den Anstrich Kommunismus, aber ich kann dahinter stehen, weil das ist halt einfach meine persönliche Meinung und es ist mir jetzt auch egal, was für Konsequenzen das für mich im Privaten oder im Musikalischen hat. Das ist viel zu selten da, viel zu oft ist es noch so, dass es Künstler gibt, die mit Kommunismus oder linker Kultur eigentlich nichts zu tun haben und dann einmal, keine Ahnung, auf die Bühne gehen, wenn sie merken, das Thema ist jetzt heiß, dann schreien sie einmal Viva Palästina, lassen sich abfeiern, weil sie vielleicht wissen, da ist eine, keine Ahnung, migrantische Community dahinter, die sagen dann, boah geil, der hat sich letztens auf der Bühne Palästina solidarisch geäußert. Mhm. Und die feiern das dann ab und so machen das halt auch viele linke Journalisten, viele linke Hörer, weil sie nicht verstehen, was da für eine Berechenbarkeit einfach meistens dahinter liegt. So gerade auf dem Level werden oft linksprogressive Inhalte bis zu einer gewissen Grenze, solange du sie noch relativ gut und breit im Kapitalismus vermarkten kannst, halt sehr bewusst von Künstlern ausgenutzt, um auf einer Welle zu surfen. Und alle spielen dann sehr stark mit, so nach dem Motto, naja, egal ob der vor 3 Jahren noch mit Drogen gedealt hat und wegen räuberischer Erpressung im Knast saß oder keine Ahnung, mit Hells Angels und Schutzgeldabpressern privat abhängt, solange er jetzt einmal sagt, die AfD ist Kacke und Spot auf sich hat, dann ist er unser Mann. Ne? Und ich glaube, das sind so zwei Gesichter der aktuellen Zeit, die relativ gut beschreiben, warum das nicht funktioniert und die meisten Leute, die ja dann in einen gewissen Spot reingehen, stehen ja auch meistens dann irgendwann gar nicht mehr für das, womit sie angetreten sind. Ne? Also ich finde relativ wenig klar kommunistische Künstler, von wo man jetzt sagen kann, ey, der hat so ein Spotlight auf sich und nutzt die Sprache so direkt, wie sie vielleicht in unserer Nische, sage ich mal, benutzt wird. Finde ich wenige und dann kann man sich natürlich immer die Frage stellen, erst das Huhn oder das Ei, ist er da, wo er ist, weil er das praktisch richtig angewandt hat und halt nicht zu früh sich gewisse Türen verschlossen hat, oder hätte er nicht gerade selbst, wenn es dem so gewesen wäre, jetzt aktuell eigentlich dann die Verpflichtung, umso mehr seine Reichweite auszunutzen, weil ab einem gewissen Punkt der, ich sag mal, Berühmtheit oder der Macht über deine Social-Media-Kanäle etc., kannst du nicht mehr so einfach gecancelt werden oder mundtot gemacht werden, weil einfach die Community, die dahinter steht, viel zu stark ist. Das heißt, dann hättest du erst recht die Möglichkeit zu sagen, scheiß drauf, ich bin auf einem gewissen Level und ich spiele das jetzt voll aus für die Sache. Aber da muss man sich ja im Umkehrschluss fragen, machen das die Leute denn dann überhaupt noch? Meistens eher nein, in vielen Bereichen teilweise. Und ich glaube, da fehlt halt einfach so ein bisschen auch das bewusste Einfordern. Und viele Leute sind da teilweise meiner Meinung nach dann offensichtlich auch an anderen Dingen vor allem primär interessiert, als jetzt wirklich kulturell Dinge anzuschieben. Ja, da kratzen wir auch ein Stück weit an der marxistischen Philosophie, gesellschaftliches Sein, bestimmt gesellschaftliches Bewusstsein. Da könnte man jetzt fragen, schafft Sprache Realität oder umgekehrt mit dem Beispiel, ob zum Beispiel der Begriff Schlampe dann als Selbstbezeichnung gewählt wird, ist das ein direkter Kampf gegen ein gesellschaftliches Verhältnis, also ein gesellschaftliches Verhältnis, das sich auch kennzeichnet durch eine Geschlechterherrschaft von Männern über Frauen, begegnet man diesem Gesellschaftsverhältnis, indem man es sprachlich ummünzt. Ja, wenn man dann die Sprache verändert, ist damit dann auch das Gesellschaftsverhältnis angegangen. Das wäre, glaube ich, eine interessante Diskussion für marxistische Philosophie. Okay, Tom, wie wär's? Noch einen zweiten Einspieler? Gerne, hau raus. Gucken, ob man erkennt diesmal. Argumentieren, teilen und herrschen, Gewalt für die Ärmsten, Spaltung der Menschheit und Spaltung von Werten. Sie hassen der Bildpropaganda am ersten, Narzissmus gespiegelt im Meer voller Scherben. Kapital und Faschismus gehen Hand in Hand. Fragt ab bei Trump und der Deutschen Bank und der AfD, jeder ist käuflich, Mann. Nein, hier kommt nichts als Enttäuschung an. Politisch motivierter Eintrag steht im Strafregister. Fick auf identitäre Nazi-Hipster. Propaganda mit Rap aller Hoheiten weg, Digga, jeder auf der Straße weiß, der Todfeind steht recht. Ja, der Todfeind steht recht. Ja, der Todfeind steht recht. ja, und so weiter. Ja, Todfeind, ganz klar. Das war Todfeind. Warum habe ich den gewählt? Den habe ich gewählt, zum einen, ich glaube, weil es der meistgeklickteste ist. Also ein erfolgreicher Song hinsichtlich der Reichweite. Das war vielleicht ein Grund. Aber es gab noch andere Gründe, warum mich gerade auch die Passage, die wir jetzt gemeinsam gehört haben, warum ich die gewählt habe. Zum einen ist es das in Verbindung bringen von Kapital und Faschismus. Und das ist eine der bedauerlichsten Dinge, die ich, nicht nur ich, die ganz viele beobachten, wie sehr der Faschismusbegriff retardiert und auch von seinem Klassencharakter gelöst wird. Das macht natürlich die bürgerliche Seite schon immer. Das ist eine ihrer historischen Erzählungen, dass Faschismus eine moralische Kategorie ist und eben keine Form bürgerlicher Herrschaft. Und du bringst es hier zusammen und das ist etwas, was ich extrem wichtig finde. Überhaupt nicht, weil du der Erste oder Einzige bist, der Kapital und Faschismus in Zusammenhang und ein Verhältnis bringst. Aber das hatte mir hier an dieser Stelle nochmal besonders gefallen. Und danach dann der Aspekt auch aus dem Refrain, mach Propaganda mit Rap, baller Hoheiten weg. Und das finde ich vor allem deswegen möchte ich das hervorheben, der Deutschrap, ja, den ich in der Schulzeit gehört habe, der hat entweder gar nichts angeprangert oder, ja, also so zum relativ gemütlichen Jointrauchen eingeladen. Das war so dieser Hamburger Rap, der auch schon in den 90er Jahren da war, der hat auch mal ein bisschen Sozialkritik gebracht, aber eigentlich wirklich eine gesellschaftliche Verhältnis in Frage gestellt, geschweige denn Faschismus zu adressieren als das, was er auch ist. Da hat man lieber die Finger von gelassen. Und dann gab es diesen anderen Rap, über den haben wir auch schon, angerissen. Agro Berlin, alles ist die Sekte, also dieser rüpelhaftere, dem US-amerikanischen Gangster-Rap nachempfundende Berlin-Rap von Sido und Bushido und wie sie alle hießen, der kam dann danach. Und der hatte jetzt auch nicht unbedingt Baller die Hoheiten weg. Die hatten sicherlich ihre Probleme, das haben sie auch immer wieder klar gemacht mit den bestehenden Verhältnissen. Sie haben auch ein Stück weit die Lage ihrer Klasse skizziert und in Verse gepackt. Aber das hatte auch was von Jugendrenitenz. Also man finde das jetzt alles ein bisschen blöd und will deshalb rebellieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es eben kein Aufruf zur Solidarität. Ey, wir gehen jetzt da oben und schnappen uns die das Eigentum haben. Sondern es war ja neoliberales Versprechen, das sie einfordern wollten. Ey, wenn ich die Ärmel hochkrempel, liebes System, na dann musst du mir doch eigentlich auch was geben. Also ich fühle mich deshalb angepisst. Ich bin deshalb angepisst hier in meinem Blog in Berlin, weil ich mir doch Mühe gebe, aber trotzdem enttäuscht bin. Und das war ja ein Appell an den bürgerlichen Staat. Mensch, jetzt löst doch mal dein neoliberales Versprechen ein. Und das war mir auch zu wenig. Also da habe ich gemerkt, okay, die wollen eigentlich am liebsten selber zur herrschenden Klasse gehören, also ihre Klassenstellung wechseln. Vielleicht ein bisschen frecher, vielleicht oberflächlich, alles mit ein bisschen Jugendrenitenz. Aber letzten Endes gab es ja keinen Angriff auf die bestehenden Verhältnisse oder eine Systemfrage, die hier formuliert wurde. Und jetzt interessiert mich beim roten Rap, da heißt es dann doch wirklich, ballert Hoheiten weg. Das ist das Interessante, auch für die Kommunistenkneipe, dass wir es jetzt mit einem neuen, entwickelteren Segment der Rap-Kultur zu tun haben, die eben eine Systemfrage formuliert und auch den Klassengegner adressiert, wie ja in dem vorherigen Song, der Solidarität, hoch die Solidarität, das Ganze auch noch in einem kollektiven Bewusstsein stattfindet. Und das nur mit diesen zwei kleinen Auszügen, das finde ich, hat dann schon wirklich ein Potenzial und sehe ich auch als sehr positive Entwicklung innerhalb des Deutschraps, was du jetzt maßgeblich auch hier mit repräsentierst. Würdest du mir da recht geben oder bin ich da nicht ganz gerecht gegenüber den Jungs vom Blumentopf aus Hamburg und den von Agro Berlin aus Berlin? Also, ich will natürlich an erster Stelle kurz mal off-topic betonen, weil wir das jetzt gerade auch so lustig zusammen rezitiert haben, dass es natürlich trotzdem ernst gemeint ist. Ne? Es soll keiner denken, dass das irgendwie Spaß oder reines Entertainment ist, sondern wenn ich sowas sage, dann wünsche ich das den Leuten schon auch von aus tiefstem Herzen. Darauf kann jeder Einzelne immer verlassen, wenn er das bei meiner Musik hört. So, kurz einmal das rausgelassen, kommen wir zu deiner Frage. So, guck mal, es gibt, ich weiß nicht, hast du, wenn du sagst, du hast Agro Berlin gehört, kennst du das Album von Bordschein bist du Skyline von Bushido, das erste Album, das er bei Agro Berlin rausgebracht hat? Ja, ich kenn's, ich mochte es aber nicht. Da gab es einen Song drauf, der heißt Stupid White Man. Also vielleicht kannst du, können die Hörer oder du kannst dir den Nachgang angucken. Der hat mich damals schon sehr geflasht, weil er beschreibt so ein bisschen den, ja, ich weiß nicht, ob er jetzt gewiss den Irakkrieg damals meinte, aber ich glaube, zu der Zeit ist das Lied auch rausgekommen. Mhm. Und es geht eigentlich nur, also ich würde sagen, da ist jetzt keine fertige Klassenanalyse drin, aber da sind auch schon so Zeilen drin, wie es geht um Öl, hier der weiße Mann und Bomben in Kriegsgebieten etc. So, ich würde sagen, so ein kleiner Schleier Imperialismuskritik und wo du denkst, okay, das ist jetzt so ein Bushido-Album ganz, ganz normal zur damaligen Zeit und dann ist da auf einmal dieser Song drauf. Das war so, ich glaube, einer der ersten anti-imperialistischen Songs, die ich tatsächlich gehört habe, was jetzt total crazy ist, wenn man denkt, dass wir gerade über Bushido bei Agro Berlin 2000 sprechen, ne? Aber es ist tatsächlich so. Grundsätzlich würde ich dir aber zustimmen. Also das ist aber für mich am Ende des Tages auch nur logisch, weil die Zeit, von der wir gerade sprechen, ist halt die Zeit, wo Hip-Hop, ich sag mal, von einem deutschen Vorortcharakter mit amerikanischen Einflüssen zu auch inhaltlich amerikanisch sehr geprägt war. Und das heißt, es ging halt viel um Style, Coolness, dicke Autos. Also es wurde ja sehr damals auch kulturell, logischerweise in vielen Bereichen, auch gezielt natürlich eingesetzt, viel US-amerikanisch in den westlichen Industrieländern und diese Hip-Hop-Adaption ist ja bis zu einem gewissen Grad inhaltlich dann auch sehr nah an den US-Vorbildern gewesen und da findest du halt in den seltensten Fällen dann logischerweise eine bis zum Ende gedachte Klassenanalyse, wenn irgendjemand, der halt schon von Anfang an sagt, ey, ich will mit Rap am besten Kohle verdienen und nicht gerade wenig und dann ist mir auch egal, was ist, sondern das ist halt für mich ein Mittel zum Zweck, ist das die logische Konsequenz. Und ich finde es gerade in der heutigen Zeit noch schwieriger, weil ich komme aus einer Zeit, wir haben Musik gemacht, weil das geil war. Das war kein großes Thema oder so. Wir haben, ich habe damals Gedichte geschrieben, dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben, habe gemerkt, okay, das macht mir Spaß, das gibt mir was. Und ich meine, man sieht ja auch, ich habe mit 12 angefangen und ich habe mit 22 meine ersten Sachen rausgebracht. Also das sind 10 Jahre dazwischen, wo ich das für mich gemacht habe. Ich habe das niemandem großartig überall gezeigt oder mich versucht, damit in den Vordergrund zu stellen oder so, sondern ich habe es gemacht, weil es ein Teil von mir war. Und du merkst halt heutzutage, und es trifft bestimmt auch auf politische Inhalte leider dann teilweise zu, dass der Zeitgeist halt immer mehr davon weggeht, Leidenschaften zu entwickeln und die dann vielleicht unter Umständen monetarisieren zu können, sondern es geht sogar mehr dazu, direkt am Anfang schon zu sagen, was kann ich taktisch jetzt machen, um schnellstmöglich erfolgreich oder bekannt zu werden. Und ich glaube, unter diesen Umständen ist es halt einfach logischerweise, wenn Leute nicht schon mit einem gewissen Bewusstsein von sich aus ausgestattet sind, fast unmöglich, in der logischen Konsequenz, dass sie diese Klassenanalyse dann auch in ihren Inhalten wirklich vertreten können bis zum Schluss. Hm. Heute ist das Genre Rap, mal so weit gegriffen, sehr, sehr breit aufgestellt. Also so nehme ich es auf jeden Fall wahr. Also es gibt sehr humorvollen Fick-Deine-Mutter-Rap. Es gibt extrem reaktionäres Zeug. Also hiermit meine ich sowas wie Antilopengang, die am liebsten mit dem Staat zusammen gegen Linke schießen würden. Bis hin ja auch zu dezidiert revolutionärem Rap, wie du ihn machst. Also da ist wirklich eine große Bandbreite inzwischen. Und ich glaube, das gilt auch generell für Kunst an sich. Die ist ja von sich aus ohne den Inhalt. Ja, der Inhalt wird ja erst in diese Kunstform eingebettet. Kunst selbst hat ja diesen Inhalt erstmal nicht aus sich selbst heraus. Ja. Also hängt das viel vom Bewusstseinsgrad des Künstlers ab, der diese Kunst dann schafft. Da frage ich mich, gibt's für dich noch eine weitere Kunstform, die du als Instrument oder auch als Plattform für revolutionäre Ideen wahrnimmst? Also siehst du es hauptsächlich wirklich, wenn Kunst, dann ist es der politische Rap, oder würdest du sagen, eigentlich machen wir da zu wenig, es gibt noch dies und das, das müssten wir auch mit einer revolutionären Idee versehen? Also ich glaube tatsächlich, dass eigentlich alles, was mit Digitalität zu tun hat, aktuell sehr wichtig ist. Also ich will jetzt nicht absprechen, dass es noch andere Zweige gibt, die wichtig sind, ne? Aber ich glaube, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dass der Lesekreis nicht mehr so zeitgemäß ist. Ich meine, ey Leute, setzt euch von mir aus zusammen und lest wichtige Literatur. Das kann man machen. Ich habe auch Sachen gelesen, wobei ich immer schon eher der visuelle Typ gewesen bin. Was mein Aufnahmeverständnis angeht, muss ich dazu sagen, das hat mich immer ein bisschen besser bei der Stange gehalten. Da gibt's ja, jeder hat da seine eigenen Präferenzen. Ich glaube aber vor allem, zumindest was das Taktische, was die Außenwirkung angeht, ist alles, was filmisch ist, alles, was digital ist, alles, was über TikTok, Instagram geht und gesendet wird, trifft vor allem die Leute, die am meisten beeinflussbar sind. Also es ist ja ein wissenschaftlicher Fakt, dass gerade junge Leute in ihrem Weltbild viel besser zu erreichen sind, sage ich mal jetzt, als jemand, der 35, 40 aufwärts ist. Dass diese Leute stagnieren in ihren Inhalten, in allen Bereichen viel eher und sind da viel gefestigter, egal ob zu Recht oder zu Unrecht. Das ist jetzt erstmal für die Aussage erstmal nicht relevant. Und da muss man sich ja fragen, wo kriege ich die Leute? Okay, ich kriege die Leute auf Social Media, ich kriege die Leute auf dieser Plattform. Dann muss man sich fragen, okay, was gucken sich die Leute denn an? So, okay, die Leute gucken sich aufgrund ihrer geringen Aufmerksamkeitsspanne 30, 40 Sekunden lange Reels an zu gewissen Themen, die sie interessieren. Was sind denn das für Themen? Und wo können wir mit unseren Inhalten diese Schnittstelle bilden, damit das eine Erreichbarkeit hervorruft? Eigentlich ist es relativ einfach, aber es hat halt viel mit einer gezielten, ich sag mal schon fast Kundenansprache, Marketing zu tun. Und es gibt halt, man darf sich da auch nicht zu schade sein oder sagen, nur weil die großen Parteien Christian Lindner auf ein Plakat drucken und das Plakat hat eigentlich keine Aussage, am Ende des Tages sagen die Leute halt trotzdem wegen so einer Kacke, ja, ich will die FDP. So, was haben wir verbrochen? Ey, wenn die das Spiel so spielen können, dann können wir das doch 10-mal genauso spielen. Am Ende des Tages endet da ja nicht die Reise, sondern es ist einfach ein fucking strategisches Mittel. Und das darf man nicht zerdenken, sondern man muss es als das nehmen, was es ist und versuchen, so gut wie es geht, für seine Inhalte zu nutzen und die Leute halt da abholen, wo sie gerade stehen. Du kannst nicht den zweiten Schritt und du kannst auch nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen, sondern du musst immer erstmal den ersten Schritt mit den Leuten gemeinsam machen. Ganz egal, wo du selber bist. Und wenn wir das hinkriegen, dass es kluge Köpfe gibt, die wissen, wie die Medien funktionieren und die das berücksichtigen können, von denen bräuchten wir viel mehr, dann wären wir in 5 Jahren mit Sicherheit schon ganz woanders, weil das Internet und dieser virtuelle Raum einfach sehr frei sind aktuell noch. Du hast sehr viele Möglichkeiten. Die Algorithmen sind teilweise auch unser Freund, was das angeht, wenn wir sie richtig nutzen. Und ich kann da wirklich nur an jeden appellieren, beschäftigt euch mit diesem Zeitgeist, beschäftigt euch mit den Informationen, die ihr streuen wollt und wie das am besten funktioniert. Weil das ist meiner Meinung nach neben Film und Musik die absolut wichtigste Form, die man aktuell spielen kann in der Erstagitation. Natürlich sind wir dann wieder an dem Punkt, wie tief geht die politische Bildung, was muss danach kommen? Dann brauchst du eine vernünftige Organisationsstruktur und Organisationsarbeit. Aber bis dahin musst du ja erstmal kommen, dieses Massenbewusstsein erstmal so ein bisschen zu triggern. Und ich glaube, dass wirklich der einzige Grund, warum Linke heutzutage so weit hinter dem rechten Rand, zumindest vordergründig in diesen Bereichen zurückliegen oder auch der Mitte der Gesellschaft, sind nicht die Inhalte. Weil wenn du rausgehen wirst und du wirst die Leute fragen, die haben vielleicht ein negatives Framing, wenn sie den Begriff Kommunismus hören. Aber wenn wir jetzt mal nur über die Inhalte sprechen, wird man merken, okay, scheiße, eigentlich selbst viele Leute, vielleicht sogar die AfD wählen, sind in der sozialen Frage etc. eigentlich viel näher am Kommunismus als an der Partei, die sie eigentlich wählen. Und anstatt darüber frustriert zu sein, sollte man eher denken, aha, okay, ich habe verstanden, wie das Schema funktioniert, und das zu benutzen. Und dann kommt man auch am Ende des Tages viel weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Gründe, Social Media und auch ein bisschen das zu sehr traditionalistische im Linken und im Kommunismus Probleme sind, die uns heute ein bisschen hemmen, weil du kannst da auf der einen Seite stolz auf deine Wurzeln sein und du darfst auch nicht vergessen, wo du herkommst. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch überlegen, was interessiert die Leute so, ne? Es macht halt einfach keinen Sinn, heutzutage 16-Jährige, die werden schon mit den Augen rollen, wenn du ihnen, keine Ahnung, 20 Jahre alte Bravo-Hits-CDs hingibst und sagst, hör dir das mal an. Ja, und warum soll ich jetzt anfangen, so jemanden zu sagen, damit du ein richtiger Kommunist bist, musst du jetzt erstmal die 10 ältesten Pamphlete, die ich auch früher gelesen habe, dir durchlesen, weil sonst bist du da noch nicht auf dem richtigen Dampfer und so. Also wenn wir schon so anfangen, mit den jungen Leuten in die Amtssprache zu gehen, dann haben wir zwar am Ende des Tages vielleicht unser Häkchen gemacht und haben gesagt, ja, hier auf meiner alten kommunistischen Agenda habe ich alles so gemacht, wie man es sich schon vorstellt. Aber die Frage ist, ist das halt der richtige Weg, um heutzutage seine Ziele zu erreichen? Ich würde halt ganz großes Nein sagen. Deswegen finde ich es auch gut, dass es ein Format wie eures gibt, was halt so ein bisschen den aktuellen Zeitgeist einfängt und mit sozialistischer Kultur oder einer gewissen Gesellschaftskritik dann einfach versucht zu verbinden. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ganz einfach, das ist der Schlüssel. Warte, Bravo ist nicht mehr in? Ist Bravo inzwischen out? Oh Mann, ich habe das jetzt als Beispiel genommen. Also ey, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich habe die Bravo-Hits 2034 bei mir im Auto und das hat sogar noch einen CD-Spieler und das ist nicht geil, dann tut's mir leid, dann habe ich mich da verbrannt, aber ich würde... Ich höre beim Training höre ich immer noch gerne Blümchen. Boomerang I won't touch you. Okay, also ich gebe dir aber grundsätzlich recht, das, was du gesagt hast, da schon gehe ich weitestgehend mit. Ich würde es noch ein bisschen eingrenzen, also die Leute da abholen, wo sie stehen, hast du vollkommen recht, und die Leute stehen halt heute nicht an dem gleichen Punkt, wo sie 1920 gestanden haben oder bei der Oktoberrevolution oder sonst was. Also das gilt für unterschiedliche Geografien und das gilt auch für unterschiedliche Zeiten. Also das muss man schon ein bisschen mitbedenken und sich der Mechanismen zu bemächtigen, die da vor einem liegen, also die digitale Ebene heute, die auszusparen, wäre ein fataler Fehler. Wir probieren das ja an unseren kleinen Möglichkeiten. Aber ich muss an der Stelle nochmal die Lanze brechen für Lesekreise. Es war einfach für mich persönlich was Wichtiges zum Politisieren. Ich habe diese alten Knorze gebraucht, die mir ein bisschen den Kopf waschen und auch ein bisschen was Arrogantes aus den Flügeln nehmen. Dann hast du aber meinen Einwand nicht richtig verstanden. Ich habe nicht gesagt, macht keinen Lesekreis, sondern ich habe gesagt... Also ich wollte damit eher ausdrücken, dass die Bedeutung dessen und das Verhältnis von in welche Arbeiten setze ich wie viel Fokus im Vergleich zu anderen Dingen, und da habe ich jetzt Lesekreis mal als Beispiel genommen, wahrscheinlich gibt es andere bessere Beispiele, dass das meiner Meinung nach nicht optimal genutzt wird, dass es natürlich in der tieferen politischen Praxis absolut Sinn macht, gewisse Analysen miteinander durchzugehen oder die Leute da auch auf ihrem Weg zu begleiten und zu schulen, das ist ja völlig richtig, ne? Deswegen bitte nicht falsch verstehen. Aber ich bin halt nur der Meinung, dass es einfach gewisse herkömmliche Stilmittel gibt, die schon lange benutzt werden, die immer noch sehr stark präferiert werden von der Priorität her, die halt aber in der zumindest was Agitation und dieses Ganze, wie stellt man sich nach außen da etc., einfach total, ja, schon eher unwichtig sind, aber wahrscheinlich ist das auch ein Fehler von mir gewesen. Lesekreis ist da vielleicht auch einfach kein gutes adaptives Beispiel gewesen, deswegen dann. Ja, aber was du sagst, ist ja richtig, hat seine Berechtigung. Also wenn ich als Erstagitation Leute irgendwie anspreche, ey, habt ihr vielleicht Bock auf einen marxistischen Lesekreis, wir können mal zusammen eine Grundlagenschulung oder sowas lesen, dann sagt ja wahrscheinlich Hals Maul. Ja, Hals Maul, du alter Sack, verpiss dich. Das kann schon sein, aber so wie du es jetzt auch nochmal doppelt unterstrichen hast, so gehe ich da auch komplett mit. Also das steht einfach nicht am Anfang, sondern das ist dann die Vertiefung, die darauf aufbaut, dass die Leute schon mal auf einer anderen Ebene erste Berührungspunkte hatten. Ja. Und vielleicht mal mit so einem Beispiel versehen, dass wo das auch wirklich sehr negative Entwicklungen annehmen kann, wenn man sich zu sehr an den alten tradierten Formen festhält, war der 80. Tag Wiederholung vom 8. Mai, der Befreiung vom deutschen Faschismus. Und da haben Genossen, muss sagen, eines etwas höheren Semesters, haben sich mit roten Fahnen mitten in die Stadt gestellt und haben dann über eine größere Anlage laut immer den Vaterländischen Krieg gespielt, ne, mit so richtiger Marschmusik. Und wollten halt einfach für dieses geschichtsträchtige Datum, für die Befreiung vom deutschen Faschismus halt ein Zeichen setzen. Mhm. Und ich bin immer gerne bei denen und hab die alle wirklich lieb. Aber die Vorstellung, dass das für das Laufpublikum, das daran vorbeigeht, nicht als völlige, und ich muss das jetzt mal so brutal sagen, völlige Freakshow daherkommt, das hat halt einfach von der Ebene der Agitation, ist das eher wirklich negativ zu bewerten als positiv. Also mit so einer Außenwirkung verschreckt man echt die Leute. Also da muss man, glaube ich, wirklich alte Protokolle, wie du es auch eben so beschrieben hast, alte Protokolle nochmal kritisch beleuchten und vielleicht mal eine kleine Renaissance damit machen. Vielleicht sind ein paar Dinge... Retro kann ja auch irgendwann mal wieder cool werden. Ne? Also ja, ist wie bei der Kleidung und allem anderen auch. Ne? Was weiß ich, was in 150 Jahren der Shit ist. Aber die Protokolle kannst du ja nehmen. Die kannst du, um in der heutigen Sprache zu bleiben, die legt man in die Cloud oder in den Schreibtisch von dem aus. Und da sind sie dann auch erstmal gut aufgehoben. Und dann überlegt man sich, okay, wie kann ich das, was damals funktioniert hat, auf den heutigen Zeitgeist etwas besser anpassen? Und ja, dann nimmt man sich auch mal einen Ernst Busch und packt den an den Anfang von seinem Track. Genau. Und dann ist das ja eine ganz charmante Lösung. Also wer dann den ersten 5 Sekunden noch nicht weggeschaltet hat und sich denkt, was ist das für ein komischer Track, der hier läuft und dranbleibt, der wird dann sehr positiv überrascht und kann da unheimlich viel Tiefe rausziehen. Ja. Okay, Tom, wir haben eine letzte Runde, die wir schnell abfrühstücken. Und diese Runde heißt Fragen aus der Community. Ich bin gespannt. Ja, wir haben gestern via Instagram unsere Follower gefragt, was sie eigentlich von Tom, von Vision, wissen möchten. Und ich schlage vor, ich sage ja immer Vision, ne? Das mag er nicht. Und ich schlage vor, ich lese mehrere Fragen vor, die uns so gestern erreicht haben. Und du antwortest relativ prägnant da drauf. Also versuch mal, das sind jetzt, ich zähle mal durch, 6 kleine Fragen. Das ist so ein kleines Best-of von mir gefiltert. Kurze Antworten sind nicht mein Steckenpferd, ich bemühe mich aber. Ja, aber da jetzt wirklich mal so freche Frage, freche Antwort. Okay, Frage 1, die kommt von JPFFM, ich nehme an, ist ein Frankfurter, nehme ich an, und fragt, wie oft hat Vision die ML-Werke gelesen und hatte er Schwierigkeiten, sie zu begreifen? Ich habe sie je nach Ausführung 1 bis 2 Mal gelesen und hatte tatsächlich in der Regel keine Schwierigkeit, sie zu begreifen. Mit einziger Ausnahme war das erste Mal, als ich das Kapital gelesen habe, da musste ich schon viele Zeilen rausmarkieren und mir das in der Tiefe nochmal durchlesen. Ansonsten haben es meine geistigen Kapazitäten einigermaßen gut verkraftet. Ja, beachtlich. Zur zweiten Frage. Von, jetzt kommt der Name, gern Pueblo, aber lieber pöbeln. Und fragt, was hält Vision von Taktika? Was halte ich von Taktika? Taktika ist ein guter Kollege von früher. Ich würde seinen heutigen musikalischen Weg, das ist sein gutes Recht, sein individuelles, ich würde es vielleicht anders machen, ne? Aber zwischen uns ist erstmal an der Stelle alles gut. Genau, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ja. Wer Taktika nicht kennt, Staatsfeind hieß, glaube ich, ein Album von ihnen, das war Sehnsucht, sehr also stark. Wer Reis und Fleisch nicht kennt, der geht jetzt auf Spotify und hört sich Reis und Fleisch an. Das ist ein Song, den sollte man gehört haben. Und also ich hätte jetzt meiner Meinung nach bessere gefunden für die Leute, aber Reis und Fleisch von mir aus auch. Ja. Oder 3 Streifen ist auch gut. war immer so ein bisschen Jugendwiderstand assoziiert und deswegen hatte das immer so eine gewisse Note, so eine Konnotation, warum man Taktika auch in so eine Ecke geschoben hat. Und da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, ob der Tom auch in dieser Ecke steht. Aber zuvor hat noch Justin gefragt, das konventionellere Name, wie wichtig schätzt du den Aufbau einer sozialistischen Jugendkultur ein und welche Rolle spielt Rap dabei? Naja, das hatten wir ja schon. Das haben wir heute ziemlich abgefrühstückt. Also ich würde schon sagen, nochmal für dich, Justin war der Name. Ne? Ja, genau. Justin. Prinzipiell sehr wichtig und vielleicht nicht immer fortwährend, aber zumindest in der aktuellen Zeit, wo Hip-Hop eigentlich die Musikrichtung Nummer 1 in Deutschland ist, vor allem als Rap und Hip-Hop-Sparte noch wichtiger als ohnehin schon, bestimmt. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die fand ich mit am besten. Ich fand die wirklich interessant. Und zwar von Julian Z. Was ratet ihr Leuten, welche sich organisieren wollen, es jedoch in näherer Umgebung keine passende linke Gruppe oder Orga gibt? Und in seinem Fall wäre irgendwie die nächste 100 Kilometer weit weg. Und jetzt fragt sich Julian, wie sich organisieren, wenn nichts vor Ort? Du, ich würde vielleicht erstmal den Spieß umdrehen und die Frage stellen, warum bin ich, also du kannst dich ja auch organisieren oder in eine gewisse Richtung bewegen, sage ich jetzt mal, ohne den direkten Kontakt zu einer festen Gruppe zu haben. Heißt, wir leben ja im digitalen Zeitalter. Du kannst dir ja alle Inhalte oder viele Leute verknüpfen. Also ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht, aber früher war das bei uns so, wenn wir uns auf politische Veranstaltungen getroffen haben, dann hat jeder gesagt, du bist der Punkt, Punkt, Punkt von Facebook. Jetzt habe ich endlich mal ein Gesicht dazu, ne? Weil man natürlich immer auch dann nur mit den zweit- oder dritten Accounts von irgendjemandem geschrieben hat. Und genauso ist das ja heutzutage. Du hast Social Media, du hast alles, was du brauchst, erstmal, um dich zumindest, ich fernab jetzt natürlich von diesem Community-Faktor, aber was so das Inhaltliche angeht, dich in Ruhe mit allem zu beschäftigen und das aufzuziehen. Und es ist halt schwierig, weil je nachdem, wie alt du bist, lieber Fragesteller, würde ich dir da halt andere Empfehlungen geben, wenn du jetzt in einem Alter bist, wo du vielleicht bald schon in die Ausbildung gehst oder vielleicht sogar schon im Berufsleben bist, da hättest du natürlich die Möglichkeit, je nachdem, wie du das für dich in deinem Privatleben dann priorisierst vom Stellenwert, umzuziehen, Kontakt mit gewissen Genossen zu pflegen, dass du vielleicht in eine Region kannst, wo du mehr Stadtteilarbeit machen kannst etc. pp., je nachdem, was dir halt wichtig ist und wo du da gerade stehst. Aber dafür müsste ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr wissen, wo du gerade in deinem Leben stehst, um einzuschätzen, was da jetzt der nächste logische Schritt für dich wäre. Ja, das sehe ich auch ähnlich. Da fehlen ein bisschen so die Infos. Ich würde nämlich grundsätzlich auch gar nicht sagen, dass man, wenn man ein bisschen ländlicher lebt, dass man nicht vielleicht doch 2, 3, 4 Genossen irgendwo finden kann und was Neues aufbauen kann. Das kann erstmal eine kleine Ortsgruppe sein. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man mit einer sehr überschaubaren Anzahl von guten Genossen ziemlich viel anrichten kann, ziemlich viel anstellen kann, vielleicht besser gesagt, wenn die halt präsent sind, wenn die bereit sind, da mitzumischen. Kann man vielleicht doch was Eigenes aufbauen? Also lieber ein kleiner Stadtteilladen, der gut bespielt wird mit linken oder mit marxistischen Inhalten, ist vielleicht wichtiger, als dass man irgendwo in der Großstadt ist und da am vermeintlichen Puls der Sache, weil Sache ist, die man da zu tun hat, dass man alle von Berlin oder Hamburg oder München aus irgendwie kämpfen müsste. Setzt das aus eigener Erfahrung mal. Kommt ein bisschen drauf an, ne? Es kommt natürlich auch drauf an, wie gefestigt sind die Leute, ne? Es macht jetzt natürlich keinen Sinn, wenn der jetzt 15 ist, zu sagen, das erste Mal irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt sagen, er hat das erste Mal als Castro gehört und denkt sich, boah, geil, Kommunismus ist voll spannend, ihm jetzt zu sagen, zieh da mal eine Ortsgruppe hoch, das wird schon gut werden, das ist vielleicht jetzt auch nicht die beste. Also es ist wie gesagt, probier's mal. Nochmal an den Fragenersteller, wenn du da vielleicht nochmal tiefer sprechen möchtest, du bist herzlich eingeladen, mir auch nochmal eine PN bei Instagram oder so zu schreiben, dann kannst du mir vielleicht auch ein bisschen mehr über den Background erzählen, dann kann man die Frage auch ein bisschen spezifischer beantworten. So out of context tatsächlich schwer, dir da einen richtig guten Rat zu geben. Die vorletzte Frage kommt von Enrico IDK. Was hältst du von Anarchismus? Ist es eine utopische Ideologie, die man nicht weiter in Betracht ziehen sollte? Naja, es ist halt so, das wird jeder merken, der schon mal Teil von einer großen Gruppe war, egal in welchem Rahmen. Es gibt Gruppendynamiken. Und Gruppendynamiken verselbstständigen sich ohne Recht und Ordnung auf eine gewisse Art und Weise. Und Das würde in einem anarchistischen Szenario meiner Meinung nach halt ganz genau so laufen, nur in einem größeren Maße. Ich glaube auch, man muss sich ja auch immer fragen, warum haben die Leute Lust auf Anarchismus? Also da, die Lust oder der Drang nach Anarchismus oder nach diesem Autonomiebedürfnis liegt ja schon eigentlich darin, dass man sagt, okay, der Staat funktioniert so und so, egal in welchem Szenario, und deswegen muss es dann einfach logischerweise Anarchismus sein. Ich glaube, aber je nachdem, wie gut du die, ich sag mal, Teilhabe in einem sozialistischen Staat der Arbeiterklasse ermöglichst, ne, also dass du, ich finde, es ist halt für mich ziemlich wichtig, dass wir nicht von der Kontrolle nur von oben nach unten sprechen, sondern es muss auch eine transparente Kontrolle von unten nach oben geben. Wenn du das wirklich parlamentarisch beziehungsweise gemäß dem demokratischen Zentralismus irgendwie bewerkstelligen kannst, dass sowas funktioniert und die Leute auch abholt, dann brauchst du meiner Meinung nach auch keinen Anarchismus, um die Leute da abzuholen, weil sie alle Freiheiten haben, wie sie wollen. Aber wenn wir dann von so einem Anarchismus reden, wo es halt irgendwie darum geht, jeder soll machen, was er will, und wenn er halt 20, keine Ahnung, 20 Tage am Stück irgendwie auf einem Stein irgendwo rumchillen will und keine Ahnung was machen will, dann passt das so. Das wird nicht funktionieren, mein Lieber. Ich glaube, dafür sind die Menschen auch von ihrer Struktur her und von dem, wofür sie leben, viel zu weit in Gänze davon weg. Und ich glaube, dass sich die meisten Leute das auch wesentlich romantischer vorstellen, als in der Wirklichkeit sich dann darstellen würde, wenn es dann wirklich so kommt. Eine alte Streitfrage seit der ersten Internationalen zwischen Marx, Engels und Bakunin, und bis heute halt dieses Echo, dass sich Kommunisten zu Anarchisten verhalten müssen. Ich möchte dazu ganz kurz eine kleine Sache sagen. Ich hatte nämlich gerade einen kleinen Büchertisch rausgebracht zum Spanienkrieg und habe da eine Sache unterschlagen, und jetzt habe ich mir gerade gedacht, wisst ihr was, dann sage ich es halt jetzt. Es gibt einen kleinen Ausschnitt, den ich extra nicht in den kleinen Büchertisch gepackt habe, wo darauf aufmerksam gemacht wird, dass es häufig Frontstellungen gab, auch von den internationalen Brigaden, von Kommunisten, die sich manchmal nach links und rechts dann umgeschaut haben, wo anarchistische Verbände hätten eigentlich die Frontstellung halten müssen. Und die waren derartig beschissen organisiert, dass sie einfach mal weg waren, dass sie zu spät kamen, dass sie den Wechsel nicht richtig gemacht haben. Und das war ein Beispiel, das wohl so repräsentativ war für den Organisationsgrad innerhalb der bewaffneten Kämpfer im Spanienkrieg, dass sich Kommis wirklich mehr als einmal wohl wirklich gedacht haben, scheiße, uns geht hier der Arsch aufs Grundeis, weil die anarchistischen Gruppen es nicht mal gebacken bekommen, morgens um 6 Uhr irgendwie die Stellung zu halten, also einfach zu einer bestimmten Zeit am bestimmten Ort zu sein. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht repräsentativ für die Idee des Anarchismus. Nein, es ist nicht, aber das ist ein gutes Beispiel. Also die Leute sollen doch einfach gerne mal sich einen Tagesablauf, einen normalen vorstellen oder das, was damit zusammenhängt, wovon sie umgeben sind, und sollen dann einfach mal in der Logikkette, sei es eine Paketsendung von der Post oder wir können das jetzt ins kleinste Detail rumspielen, aber spielt das mal bitte einfach in eurem Kopf durch, wie das wäre unter anarchistischen Umständen und was für kausale Fehler da in dieser ganzen Kette dann links und rechts passieren könnten, und dann überlegt euch nach 1-2 Stunden Überlegung aller möglichen Szenarien, wie wahrscheinlich das ist, dass das alles nicht so passieren wird, wie das dann wahrscheinlich in eurem Kopfszenario von alleine dann zu bröckeln beginnt. Also ich glaube, ich verstehe, wo das herkommt, und ich verstehe auch diesen Gedankengang, den man daran sieht. Ich glaube nur, Autonomie in allen Bereichen und Freiheit in allen Bereichen deckungsgleich sind. Und ich glaube auch nicht, dass wir, wenn wir in einer Gesellschaft zusammenleben wollen, und es ist ja auch nicht schlimm, es Verpflichtungen gegenüber anderen Mitmenschen zu haben oder seiner Gesellschaft zu haben oder vielleicht seiner Familie zu haben, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde aber auch behaupten, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne tatsächlich, wenn ich Anarchisten kennengelernt habe, so richtige Hardcore-Anarchos, dann waren das halt entweder Leute von einem älteren Klientel, die schon ein bisschen spezieller waren, aber viele junge Leute halt auch. Ich glaube, zumindest bei mir, jetzt in meinem engeren Umfeld oder so, gibt es eigentlich sehr wenig Leute, die da jetzt wirklich einen Gedanken drauf verschwenden. Hier Anarcho-Kommunismus. Grüße an Markus Starke an der Stelle, den ich sehr mag, aber jetzt bin ich kein überzeugter Anhänger von auch hier. Nee, erlebe ich eigentlich auch noch ganz wenig. Es gibt immer mal wieder so kleine Subkulturgruppen, die dann damit daherkommen und mit so einem anti-autoritären Ansatz, den verfolgen die dann. Naja, ich würd's dann auch eher mit der Tradition da von Marx halten. Also der Unterschied zwischen utopischem Sozialismus und wissenschaftlichem Sozialismus, der wurde ja dann schon auch an so Leuten wie die Abkehr von Proudhon und von Wilhelm Weitling gezogen. Ja, natürlich ist Anarchismus utopisch, weil er eben nicht wissenschaftlich ist. Und das müsste man vielleicht auch mal eine Folge für verwenden, um das in der Tiefe aufzuzeigen. Aber es ist utopisch. Das ist es auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein utopischer und nicht wissenschaftlicher Ansatz. Und auch schön, dass wir darüber mal gesprochen haben. Ich glaube, auch heute spielt das alles nicht mehr so eine Rolle. Wenn überhaupt dann noch im Bürgerlichen, also teilweise nehmen es ja Bürgerliche, die dann anarchistische Strukturen nehmen, um zum Beispiel für Kriege zu plädieren. Das gab es ja teilweise. Also deutsche Anarchisten sind ja ohnehin so eine kleine Sondersache. Wenn es vernünftige Anarchisten gibt, die ich kennengelernt habe, waren es immer internationale Begegnungen. Ich habe tolle griechische Anarchisten kennengelernt. Wenn in Deutschland jemand sagt, der ist Anarchist, bin ich immer schon ein bisschen vorsichtig verhalten, weil ich denke, naja, wahrscheinlich gehörst du zu dem überwiegenden Teil, nicht besonders theoriegefestigt sind und eher ein bisschen Spinner. Das ist der überwiegende Teil. Ich will nicht sagen, dass es keine Ausnahmen gibt. Er hat Spinner gesagt, Leute. Ich habe Spinner gesagt. Ich distanziere mich doch. Kriege ich nachher von der Redaktionssitzung, kriege ich das auf die Mütze, dass ich Anarchisten als Spinner bezeichnet habe. Aber. Okay, die letzte Frage, die habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, Tom. Sag mal, ist die Form nicht zu szenig und mackermäßig? Was ist zu szenig und mackermäßig? Die Form, wie du auftrittst. Nein, überhaupt nicht. Okay, finde ich gut. Für mich oder für die Musik eine Inhaltsebene darstellt, weil es hat halt auch einen künstlerischen Charakter. Also wir haben ja im Vorgespräch über das Maxime-Cover gesprochen. Ja, Leute, ey, Preisfrage gewonnen, jeder Einzelne. Natürlich setze ich mich nicht jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mit einer Tasse Kaffee hin und denke, boah, ich muss jetzt erstmal Schlauchri ummachen, die Leninwerke in die Kamera halten und dann in die Russenhocke gehen. Natürlich ist das eine bewusste Inszenierung für das Cover, das ist bewusste Bildsprache, ne? Das ist das, wovon wir gesprochen haben, als wir gesprochen haben, Inhalte auf eine gewisse Art und Weise zu vermitteln, um Leute zu erreichen, um gewisse Sachen zu triggern. Das ist gang und gäbe, das ist Kunst, ja, und Kunst ist zum Glück in der Form auch frei und wenn ihr das im Kommunismus oder in der linken Subkultur nicht einordnen könnt oder da so engstirnig rangeht, dann tut mir doch bitte den Gefallen und beschäftigt euch nicht mit Kunst, weil dann habt ihr anscheinend nicht die richtigen Synapsen für sowas, um sowas richtig einzuordnen. Finde ich gut und gehe ich auch mit. Also ich habe die Frage mit aufgenommen, weil ich gerne hören wollte, wie du dazu Stellung beziehst. Ja, Tom, das hat großen Spaß mit dir gemacht. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und vor allem auch für deine Arbeit und Musik. Sehr gerne. Zum Schluss, ja, wo können wir denn eigentlich mal, also wir Zuhörer, denn mal uns ein Bild von deiner Musik machen, jetzt außerhalb von diesen Spotify-Ebenen. Trittst du denn irgendwo mal auf? Ja, zufälligerweise tue ich das und es beängstigt mich, dass du diese Abschlussfrage gestellt hast, weil das wirkte gerade etwas, als hätten wir das ausgemacht, aber das haben wir tatsächlich nicht. Haben wir nicht. Also ich spiele am 26.10., da freue ich mich auch sehr drauf, in der Hauptstadt in Berlin, im Badehaus. Leute, kommt vorbei gerne. Am 13.12. haben wir ein großes Jahresabschlusskonzert in NRW. Das wird in Leverkusen stattfinden. Der Vorverkauf startet am 4. Juli. Das heißt, wenn ihr die Folge wahrscheinlich hört, ist der Vorverkauf gerade gestartet vor kurzem. Dann schlagt zu und holt euch gerne Tickets für den Jahresabschluss. Und am 24.01. dann in Frankfurt im Nachtleben freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich da früher auch als junger Erwachsener auf dem ein oder anderen Rap-Konzert in der ein oder anderen verrauchten Crowd-Rap-Konzerte mir angeguckt habe und da schließt sich für mich jetzt ein Kreis, in die alte Heimat zurückzukehren und im Nachtleben Frankfurt spielen zu dürfen. Und ja, das sind die Konzerte, die stattfinden. Vielleicht auch nächstes Jahr an das Album und Natur. Mal gucken, wie es weitergeht. Das ist auf jeden Fall der Plan und ohne da zu viel spoilern zu wollen. Und ja, ich freue mich über jeden, der kommt und generell freue ich mich, dass wir so viele sind, dass so viele junge Menschen mir auch schreiben, viele sehr junge Menschen auf den Konzerten sind. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Die Leute haben Spaß, die Leute sind alle zusammen da. Es gibt keinen Stress, es gibt keinen Ärger. Genauso wie es sein sollte und so kann es gerne weitergehen. Ja, alles klar. Wir sehen uns am 24.01. Ich habe es mir nämlich in den Kalender eingetragen. Ich komme auch mal nach Frankfurt. Stark. Und werf da mit fauligem Obst. Und dieser wunderliche Herr. alles klar, mein Lieber. Wir sehen uns. Bis dahin schon mal alles Gute. Und ja, euch anderen bis zum nächsten Mal in der Kommunistenkneipe. Ciao. Ciao, ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.